Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Ja, die 59. Folge erwartet euch heute. Wir hoffen, sie erreicht euch auch halbwegs zeitig. Es könnte sein, dass ihr die erst am Montag kriegt, aber das ist dann ja minimale Verzögerung. Wie wir schon angekündigt haben, wird es diese Woche eine spannende Folge geben. Das Hauptthema haben wir schon angekündigt. Es gab auch einige Leute, die sich dazu gemeldet haben. Das werden wir bestimmt mit einbauen. Das wird sehr cool, wie immer. Aber trotzdem natürlich obligatorisch die Frage. Joe, wie geht's dir gerade? Das Wetter wird immer besser. Es ist ja zu meinem Leidwesen und genau zu deiner Freude. Ja, zum Glück scheint mal wieder die Sonne. Die Anfang der Woche war dann doch mir ein bisschen zu arg grau. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin nur leider momentan doch wieder recht beschäftigt. In zwei Wochen habe ich mündliche Prüfungen. Das heißt, so viel mitspiele ich momentan auch nicht. Ich habe es aber letztens endlich mal geschafft, Persona 3 durchzuspielen. Grandioses Spiel mit einem Endboss, den ich so in dieser Form, glaube ich, noch nicht erlebt habe in meiner JRPG-Karriere. Das glaube ich auch. Also in so langen Bosskampf, Endboss, also ich habe zu meinem ersten Versuch, habe ich, glaube ich, eine Stunde und 40 Minuten an den Boss gespielt und habe verloren. Ganz knapp. Und danach war ich dann erstmal so sauer darüber, dass ich dann eigentlich am liebsten in den nächsten Tagen es nochmal probiert hätte, aber ich musste dann auf jeden Fall noch ein paar Veränderungen durchnehmen. Also noch nie hatte ich das Gefühl, dass ein Endboss so viele Sachen kann, dass es wirklich nicht reicht, einfach nur gut vorbereitet zu sein, sondern man muss wirklich auf alles vorbereitet sein. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht. Und dann habe ich es diese Woche dann nochmal probiert. Das hat dann diesmal nur eine Stunde und 10 Minuten gedauert, weil ich viel besser vorbereitet war und habe ihn auch geschafft, aber es war wieder mega knapp. Und ja, also nachdem ich das dann geschafft habe, ich habe mal im Internet durchgelesen und anscheinend ist dieser Boss berüchtigt dafür, dass der so lang ist. Aber ich muss sagen, da wurde doch ich auch auf den falschen Fuß erwischt und ich dachte, ich hätte schon fast alles gesehen, was in diesem Genre zu sehen gibt. Aber da sieht man mal. Doch nicht alles. Doch nicht alles, nee. Ja, in der Tat. Ich habe das ja dann am nächsten Morgen auch gleich mitgekriegt. Du hast das ja irgendwann nachts quasi probiert und konntest dann ja auch gar kein zweites Mal nochmal starten. Nee, es war nämlich dann schon 4:30. Also wenn ich es nochmal anfange, dann brauche ich nicht mehr schlafen gehen. Richtig. Und du hast mir gleich am nächsten Morgen berichtet und ich habe dann auch die Tage danach, in denen du dich dann quasi so vorbereitet hattest, wenn du gerade Zeit hattest zum Spielen, mitbekommen und dann auch die Erfolgsmeldung dann ein paar Tage später. Das Schlimme ist ja daran, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte ja eigentlich gar nicht mehr grinden, weil eigentlich musst du ja in einem JRPG nie grinden, wenn du die ganzen anderen Sachen richtig machst. Aber bei dem Kampf hatte ich das Gefühl, grinden ist natürlich in einem JRPG immer das. Es ist nicht notwendig, meiner Meinung nach, aber es gibt dir halt so eine gewisse, wie soll ich sagen, so einen gewissen Puffer von, also, du kannst bestimmte Fehler dir mehr erlauben, wenn du halt grindest. Ich habe das Gefühl, bei einem Kampf, der über eine Stunde dauert, habe ich keine Lust, es nochmal zu machen. Dann bereite ich mich lieber ein bisschen länger drauf vor und habe dann eben diese Margin of Error nicht. Weil ansonsten hätte ich ja gesagt, keine Ahnung, ich könnte ihn auch so schaffen, es dauert nur länger, aber bei einer Stunde 40 Minuten habe ich gesagt, okay, nochmal 1,5 Stunden und nochmal verlieren, weiß ich nicht. Ja, stimmt auch. Glaube ich, wäre mir ähnlich gegangen. Ich hätte, glaube ich, dann in dem Moment auch keine Lust mehr drauf gehabt. Aber ich meine, das hat ja alles gut geklappt letztendlich. Du hast es ja jetzt geschafft und erledigt. Ist ja auch eine schöne Erfolgsmeldung und wie du auch nachher herausgefunden hast, war das ja es ist ja ein berühmt-berüchtigter Boss in der Hinsicht, von daher. Und das ist ja auch ganz cool, dass man tatsächlich mal so einen Boss hat, der dann einfach wirklich nochmal einfach alles Gelernte erfordert und irgendwie wirklich alle einzelnen Aspekte, die das Spiel quasi so in seinem taktischen Kampfsystem hat, irgendwie von dir verlangt, weil er irgendwie sämtliche Schadensarten macht, sämtliche Fähigkeiten hat, er kann Waffen, die auf jeden Fall. Alles. Also auch dieses, eigentlich diese Spiele, was einfach den Leuten, die immer ihre Items hoarden, die benutzen, einfach ein fettes Fuck you ins Gesicht wirft. Weil spätestens da musst du. Das ist auch so ein Ding. Ich bin noch nie in einem rundenbasierten JRPG, glaube ich, in irgendeinem Kampf also mir sind noch nie die MP ausgegangen, dass ich wirklich irgendwie Elixier oder so benutzen muss. Das sind eigentlich immer die Items, wo du sagst, ja, die spare ich mir für irgendwann auf, aber benutze sie dann doch nie. Aber nee, das ging nicht. Ausnahmsweise hat das mal nicht funktioniert. Nee. Ja, ist doch schön, ist doch auch eine Erfahrung. Doch, das stimmt schon. Ich finde ja auch eigentlich, man müsste Spiele öfter dazu zwingen, den auch eben diese Sachen auch eben zu nutzen, dass man nicht das Gefühl hat, okay, das sind irgendwie so Deus Ex Machinas, die man so nicht nutzt, weil es zu einfach ist, sondern man muss sie wirklich nutzen. Ja, das ist immer diese sehr schwierige Balance. Ich glaube, da haben wir irgendwann auch schon mal drüber geredet, dass es halt immer so schwierig ist, so ein Kampfsystem darauf auszulegen. Entweder legst du es darauf aus, wie es ein bisschen vielleicht ein The Witcher ist, wo du das Gefühl hast, du musst Alchemie und solche Tränke benutzen, dann nervt es wieder viele Spieler, weil sie da keinen Bock drauf haben. Oder du machst sie zumindest oder lässt sie einen so geringen Impact haben, dass man auch ohne sie überstehen kann, aber dann ignorieren die meisten Leute. Also es ist schon auch ein schwieriges System. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Alchemie seit 40 Jahren gleich funktioniert und irgendwie sich auch nicht mehr groß ändern wird und seit immer schon irgendwie so dieses typische, keine Ahnung, wie in Skyrim, wie ich dann trotzdem irgendwie meine 500 Potions im Inventar habe und immer wieder regelmäßig einfach alle verkaufe, weil ich sage, scheiß drauf, die nehmen jetzt einfach nur Platz weg und kosten mich meine Tragkraft quasi, nur um dann letztendlich doch wieder so ein paar richtig wichtige übrig zu lassen, zu sagen, naja, irgendwann brauche ich sie vielleicht, was gelogen ist, ich brauche sie nie. Aber trotzdem, es ist halt irgendwie dieses klassische Krux der blöden Tränke, die man mit sich mitschleppt. Ja, entweder sollte man sie ganz entfernen aus dem Spiel oder sie tatsächlich irgendwie ab und an auch mal zur Benutzung irgendwie dann zwangsläufig, ja, die Spiele dazu zwingen einfach. Vielleicht wie das jetzt wirklich ein bisschen im Kampf war, einfach mal ab und an mal so ein Gegner, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich sie einfach mal einsetzen. Aber ja, wie auch immer. Ich habe die letzten 2 Wochen ganz normal weitergemacht, wie sonst auch. Ich glaube, das Einzige, was quasi in der Hinsicht besonders war, was mein Spielerleben angeht, war eine Mario Party Party, die wir vorletztes Wochenende hatten, direkt nachdem wir die Folge aufgenommen hatten. Wir haben ja vorletzte Folge schon am Donnerstag aufgenommen, weil du danach nicht da warst. Du warst ja am Wochenende unterwegs. Und genau an dem Wochenende haben wir uns dann mit ein paar Leuten hier bei mir getroffen oder bei uns getroffen und haben dann lecker zusammen gegessen und Mario Party gespielt. Mario Party 4 auf dem GameCube. Das war ein Spaß. Wirklich sondergleichen. Ich zitiere Henning, der so zusammengefasst hat, so ist Mario Party Doppelpunkt, alle verlieren. Und es ist tatsächlich wahr, niemand gewinnt bei diesem Spiel. Gespickt mit Frust und Nervereien. Es ist völlig unnachvollziehbar. Alles basiert auf Glück. Wir waren irgendwie alle eine Mischung aus. Es war lustig, wie frustriert wir alle davon waren. Sagen wir es mal so. Wir hatten eine Menge Spaß, obwohl wir im Nachhinein auch sehr genervt von dem Spiel, glaube ich, waren. Außer Henrik, der gesagt hat, er hatte sehr viel Spaß und er würde es gerne wieder spielen. Weil der Rest von uns sich, glaube ich, ziemlich einig, dass es ein relativ anstrengendes, weirdes Spiel ist. Aber trotzdem schön auf jeden Fall. Seit Ewigkeit nicht mehr gespielt und mit Bier und ein paar guten Freunden macht es tatsächlich dann irgendwie doch auf seine merkwürdige Art und Weise wieder Spaß. Auch wenn irgendwie alle genervt davon sind. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Spiel, das spielt man dann einmal im Jahr. Und ja, einmal im Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich es dieses Jahr nochmal spielen wollen würde oder in dem nächsten Jahr. Henrik hat schon gesagt, wenn jetzt, wo du wieder da bist, müssen wir nochmal unabhängig davon auch nochmal eine machen. Mal schauen, ob sich das irgendwie noch ergibt. Ja, aber ich glaube, die würde meisten... Dann würde ich sogar lieber fast sagen, er soll mal sein Tetris versus Puyo Puyo mitbringen, dann spielen wir das oder wir spielen doch lieber Tower vor. Ja, ich meine, oder wir spielen allgemein Spiele, die uns halt wirklich Spaß machen. Ich meine, es ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, es gibt bessere Spiele, sondern es gibt einfach Spiele, die überhaupt Spaß machen im Vergleich. Aber ich merke halt so viel. Ich hatte meinen Spaß. Ich habe mich totgelacht zum Teil, weil so viele abstruse Situationen gab und Henning sich so schön aufgeregt hat darüber, dass echt eine Freude war, ihm dabei zuzugucken. Aber ja, das war so meine große Videospielerfahrung der letzten Wochen quasi. Da hatte ich tatsächlich dann irgendwie doch auch eine Menge Spaß, während wir alle gelitten haben. Kann man immer noch wieder empfehlen. Traum mit ein paar Leute zusammen, sucht euch irgendein altes Mario Party. Ist auch egal, welche sind alle irgendwie selbe Grütze. Und dann setzt euch hin und spielt mal einen Abend Mario Party. Wir haben nur 35 Runden gemacht. 50 Runden sind ja Maximum. Wir haben nur 35 gemacht, haben trotzdem 3,5 Stunden gespielt, glaube ich, mit 4 Leuten. Wir haben es echt durchgezogen. War schön. War wirklich toll. Eine schöne Erfahrung. Aber ja, gut, dann würde ich sagen, steigen wir auch in die Folge ein. 3 Newsmeldungen erwarten uns und du kannst ja mal kurz eine News-Übersicht geben, was wir denn heute behandeln wollen. Genau, als erstes Thema heute wollen wir über Good Old Games reden. Die hatten ja ihren Client, nämlich GOG Galaxy, ja schon in einer, ich glaube, es war eine Closed Alpha. Ja. Die dann einigen Leuten zur Verfügung gestellt wurde. Jetzt sind sie den nächsten Schritt gegangen, nämlich in die offene Beta-Phase. Und Informationen und was es sonst noch dazu gibt, da wird Merlin gleich noch was sagen. Dann werde ich zu Konami reden. Das ist fast schon wieder ein halbes News-Update. Wir haben ja auch schon mal über die ganzen Sachen mit Konami und Kojima und so geredet in den letzten Folgen. Und diesmal gibt's dann mehr Details, vor allem nicht zu Metal Gear, sondern zu Silent Hills. Das wurde nämlich gecancelt. Zu den Details und so komme ich dann später. Und als letztes, das ist dann in den letzten 2 Wochen, war das so ein großes Thema, was dann ganz plötzlich wieder veräppt ist, weil das Thema sozusagen sich mehr oder weniger, oder das Problem sich mehr oder weniger in Lust aufgelöst hat. Nämlich, es gibt die Frage, Paid Mods auf Steam. Da gab es dann eine große Kontroverse darüber, dass dann auf Steam plötzlich Modder für ihre Mods Geld verlangen konnten. Vor allem dann in Bezug auf Skyrim von Bethesda. Das wurde dann wieder zurückgezogen, wie das Ganze abgelaufen ist und was man jetzt so im Nachhinein davon halten kann. Dazu wird Merlin dann noch was sagen. Und unser Hauptthema, das haben wir letzte Folge schon angekündigt, wird sich diesmal um Videospielsucht drehen. Wir wollen dabei unter anderem auf ja, die wissenschaftliche Debatte, sag ich mal, so ein bisschen eingehen, so Definition von Videospielsucht, wie sieht es momentan eigentlich aus in der Forschung zu Videospielsucht, werden auch natürlich auch auf, sag ich mal, persönliche beziehungsweise Erfahrungen aus dem Bekannten- und Freundeskreis eingehen. Und ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema, passt auch, nachdem wir die letzte Folge Online-Rollenspiele, also Massiv-Multiplayer-Online-Rollenspiele vor allem betrachtet haben, macht es, glaube ich, auch Sinn, heute darüber zu reden. Und ja, dann würde ich einmal sagen, legen wir mal los mit GOG Galaxy. Ja, steigen wir damit einfach mal ein. Die meisten werden es ja vielleicht so am Rande schon mitgekriegt haben. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt irgendwie, obwohl Good Old Games nicht so der riesige ja, Konkurrent zu Steam zum Beispiel ist, ist den meisten Leuten das trotzdem ein Begriff. Ich glaube, gerade weil eben die Firmenpolitik ja sehr, sehr offen ist und sie sagen, es geht es hauptsächlich darum, dass wir DRM-free, also ohne jegliche Kopierschutzmaßnahmen, unsere Spiele rausgeben. Das gleichzeitig schränkt natürlich aber auch den Pool der Spiele ein, die wirklich auf Good Old Games erhältlich sind, und ursprünglich startet das Ganze ja auch wirklich als kopierschutzfreie, also als Markt für kopierschutzfreie alte Klassiker. Jetzt steigen sie eben mit Good Old Games, also GOG Galaxy, einem Client, den man runterladen kann, genauso wie Steam eben von Valve, in ja diesen Bereich eben ein in das System quasi integrierten Spiele-Client, aus dem man dann eben aus der Library und dergleichen ganz ähnlich wie bei Steam seine Spiele starten kann. Es wird eine Chatfunktion geben, es wird Freundeslisten geben, Matchmaking und dergleichen. Also es funktioniert tatsächlich in der Theorie erstmal genauso wie Steam. Das Ganze ist, wie Joe schon gesagt hat, schon vor einiger Zeit mal in der Alpha gewesen. Es wurde schon ein bisschen drüber geredet. Jetzt ist die offene Beta gestartet. Tatsächlich hat die noch relativ wenige Funktionen von dem, was später drin sein soll. Das Einzige, was jetzt, also es funktioniert schon derzeit, die grundlegende Spiele-Library. Du kannst jetzt schon Spiele eben, die du auf dem Computer installiert hast, mit einfügen, selbst wenn du sie nicht über Good Old Games gekauft hast. Du kannst jetzt schon Spiele darüber runterladen, die über Good Old Games gekauft sind, und sie dann eben auch ganz wie üblich auf der Festplatte auch speichern. Du musst sie also nicht, wie jetzt zum Beispiel bei Steam, wo sie einfach nur zwischeninstalliert werden, kannst du sie halt eben auch einfach ganz normal backuppen mit dem Good Old Games Galaxy. Ich glaube tatsächlich, dass es ein relativ interessantes Ding wird, wenn sämtliche Features dann eben da sind. Der erste große Test wird auf jeden Fall Witcher 3 sein, das dann eben auch über Good Old Games Galaxy erscheint. Ich glaube, da wird es dann sich zeigen, wie gut das System jetzt schon wirklich funktioniert. Wie gesagt, derzeit sind relativ viele Features noch nicht drin. Wir schauen mal, wie es dann bis zum 19. Mai ist. Das ist ja nicht mehr wahnsinnig lang hin, noch knapp 2 Wochen. Wie dann eben da der Launch läuft. Ich glaube, manche Leute werden sich vielleicht so in meinem Alter noch dran erinnern können, wie damals eben Steam gelauncht ist zusammen mit Half-Life 2. Da gab es ja tatsächlich relativ viele Probleme. Wir schauen mal, ob das irgendwie umschifft werden kann von Good Old Game Galaxy. Also es ist nicht so, dass es eine reine Entscheidung ist zwischen Steam oder Good Old Games Galaxy, sondern tatsächlich sollen diese beiden Services auch gegebenenfalls nebeneinander existieren. Ich glaube tatsächlich auch, dass das relativ schlau ist. Für mich wäre es jetzt auch so, dass ich das auf jeden Fall mal gern ausprobieren wollen würde. Derzeit sieht es noch nicht so aus, als ob sie irgendwas grundlegend anders machen würden, als Steam das macht. Das heißt also, es gibt nicht irgendwelche wahnsinnigen Features, die ich dann unbedingt mal ausprobieren möchte. Es gibt ein bisschen mehr Freiheit zum Beispiel, was eben die Update-Historie und so ein Kram angeht, aber grundlegend funktioniert schon sehr ähnlich wie Steam. Auch mit einem Offline-Modus, in dem man ganz normal spielen kann, wie man das ja von Steam mittlerweile auch gewohnt ist. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur eine Alternative eben für die Spiele, die ich schon über Good Old Games erworben habe, vielleicht auch über Spiele, die ich in Steam nicht aktivieren kann, die gegebenenfalls irgendwie bei mir halt als Hardcopy existieren, die ich dann entsprechend vielleicht einfach in die Good Old Games Library mit reinpacken will. Und dergleichen. Ist an sich immer interessant. Ich werde mir die Beta demnächst mal runterladen, für alle, die interessiert sind. Einfach mal auf goodoldgames.com gehen. Unter /Galaxy kommt man eben zur Beta, wird auch auf der Seite groß beworben. Ist also nicht besonders kompliziert. Einfach mal installieren und ausprobieren. Wie gesagt, es ist eine Beta. Es gibt viele Features noch nicht. Manche Features funktionieren noch nicht so, wie sie sollen. Also natürlich ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen, aber grundlegend, glaube ich, ist das durchaus spannend. Und ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass ich das einfach als Alternative zu meinem normalen Steam-Account einfach parallel nutze. Ich habe jetzt kein Problem damit, nochmal so ein kleines Programm auf dem Rechner zu haben, das ich nebenher aufschmeißen kann, um eben da ein paar Spiele irgendwie zu spielen. Und das Design gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut bisher. Ich bin nicht so ein Fan, ehrlich gesagt, der Good Old Games-Seite an sich. Ich benutze die nicht so wahnsinnig gerne, weil ich den Aufbau nicht so gerne mag, aber tatsächlich wirkt das Interface und das, was ich jetzt bislang auf Screenshots gesehen habe, sehr aufgeräumt von Galaxy. Sind wir jetzt mal gespannt, wie das letztendlich ankommt. Ich glaube, so etablieren wie Steam kann sich das logischerweise nicht, aber ich glaube, es kann tatsächlich eine relativ interessante Alternative sein. Und da ja Good Old Games über die Jahre hinweg immer nur gewachsen ist und immer gut angekommen ist, glaube ich, wird auch das relativ erfolgreich sein, wenn sie da nicht irgendwie groß Scheiß mitbauen. Von daher sind wir jetzt mal gespannt auf jeden Fall. Ein Schritt in die richtige Richtung bin ich der Meinung, weil, wie gesagt, ich auch jemand bin, der tatsächlich das sehr schätzt, dass es diesen Steam-Client gibt. Ich nutze den gerne und ich bin nicht so ein Fan von der Good Old Games Website, also würde ich tatsächlich, glaube ich, dann auch wirklich in dem Fall den Client vorziehen und Galaxy einfach mal ausprobieren. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, ich meine, ich habe ja nicht so viele PC-Spiele momentan, aber wenn sie auf beiden Plattformen gewesen war, ist es eigentlich mal so, dass natürlich die DRM-Free mit Variante eigentlich immer eher bevorzugt habe, als es auf Steam zu kaufen. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Heißt jetzt, wenn ich ein Spiel auf Steam gekauft habe, was auch auf Godot Games gibt, dass ich das auch über Godot Games DRM-Free aktivieren kann, oder? Es geht um Crossplay mit Steam. Okay. Nicht um Cross-Platform-Buying. Das geht ums Crossplay einfach nur mit Steam. Das heißt, also, es gibt eine Verbindung zwischen Steam und Galaxy. Also kannst du zum Beispiel Multiplayer-Spiele sozusagen. Genau, dass du einfach Koop-mäßig, wenn du ein Spiel auf nur auf Godot Games besitzt und dann eben entsprechend über Galaxy spielst, dann kannst du trotzdem mit jemandem, der dieselbe Kopie eben auf Steam besitzt, kannst du trotzdem mit dem dann Cross-Platform-Multiplayer-Spiele spielen. Das ist, was es war. Es hat nichts mit tatsächlich dem wirklich übertragen von Spiel zu tun. Glaube nicht, dass das mega relevant sein könnte derzeit, aber wenn sich Galaxy etabliert, glaube ich, spätestens dann wäre das relevant geworden. Wenn man eben über Galaxy, keine Ahnung, Spiele kauft, die Kumpels jetzt eben schon auf Steam besitzen, dann nicht wirklich gut gemeinsam spielen zu können, wäre natürlich ein bisschen nervig gewesen. Wenn eben Steam als Plattform für Multiplayer genutzt wird und Galaxy jeweils. Ist ja auch nicht bei allen Spielen der Fall, die haben ja zum Teil auch ihre eigenen Lobbys und eigenen Clients, aber wenn das eben der Fall ist. Ja, aber ganz so spektakulär ist tatsächlich nicht, nee. Aber definitiv interessant. Wir sind jetzt mal gespannt. Also ich werde es mir definitiv runterladen und mal ausprobieren. So wahnsinnig viele Spiele habe ich jetzt auf Godot Games ehrlich gesagt auch nicht. Aber Godot Games ist ja vor allem auch, und deswegen glaube ich eben auch, kann sich es gut neben Steam eben halten, für mich zumindest immer noch eine Spieleplattform, für wo ich alte Spiele kaufen kann. Es gibt ja auch einen Haufen alter Spiele auf Steam, aber beileibe nicht alle. Es gibt einige Spiele, die ich da auf Steam doch noch schmerzlich vermisse, die von denen ich weiß, dass es die zum Beispiel auf Godot Games gibt, zum Beispiel Dungeon Keeper 1 und 2, wo ich definitiv Bock drauf hätte. Das heißt also, das ist wirklich für mich dann einfach so eine Plattform. Dungeon Keeper haben sie letzte verschenkt, weil ich hab's und ich hab's mit Sicherheit nicht gekauft. Das erste kann gut sein, dass sie das letzte verschenkt haben. Ja, ich glaube, zwar nicht, aber letztens war irgendwann mal eine Aktion definitiv, ja. Das kann ich mir noch dran erinnern. Ja, also, dafür glaube ich hauptsächlich interessant und dann für meine alten Spiele vielleicht einfach dann, Godot Games nutzen und für die neuen Spiele weiterhin Steam, muss man mal abwarten. Interessant auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, probiert's aus. Beta kann man umsonst runterladen, ist ein relativ kleiner Client, installieren, einfach ausprobieren, falls ihr schon Spiele über Godot Games habt. Sonst natürlich macht das derzeit nicht so wahnsinnig viel Sinn. Zumindest nicht, wenn ihr nicht gerade vorhabt, noch demnächst eins zu kaufen. Einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt, wenn es dann wirklich auch aus der Beta raus ist und Witcher 3 erstmal draußen ist, dann glaube ich, wird's relativ spannend. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Konami und Kojima und dem, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich News-Update so ein bisschen. Jetzt haben wir endlich tatsächlich dann auch relativ klare Infos, was jetzt mit den ganzen Kojima-Franchises und so ein Kram passieren wird. Genau, also außer Metal Gear, ich denke, Metal Gear, da müssen wir noch warten, bis Metal Gear Solid 5 draußen ist. Ich glaube nicht, dass Konami sich jetzt den Launch auch noch verbauen möchte. Nee. Aber was Konami momentan macht, das weiß ja eh niemand so richtig. Ja, jedenfalls, wir haben ja auch schon das letzte Mal, als wir über Konami geredet haben, haben Merle und ich ja schon leise Bedenken geäußert, wie das jetzt mit Silent Hill sein wird. Leute werden sich vielleicht erinnern, letztes Jahr auf der Gamescom, so eine der großen Überraschungsankündigungen auf der Sony-Pressekonferenz, nämlich über diesen Playable Teaser, nämlich PT, wo dann am Ende eben herauskam, dass es sich um ein neues Silent Hill handelt, mit Hideo Kojima, mit Guillermo del Toro und mit Norman Reedus in der Hauptrolle. Und nachdem diese ganze Konami- und Kojima-Geschichte umherging, gab es keine genauen Informationen zu Silent Hills. Es gab, glaube ich, die meisten Leute haben dann schon gedacht, okay, wenn es da jetzt wirklich zum Bruch gekommen ist, wird wahrscheinlich auch Silent Hills sag ich mal, zum Kollateralschaden davon werden. Und das erste, was er dann hatte, war, dass dann auf einem Event, ich weiß gar nicht mehr welchem, in einem Q&A wurde Guillermo del Toro dann eben zu dem Projekt befragt und er hat dann wörtlich gesagt, it's not gonna happen and that breaks my greasy heart. Und das war so die erste Meldung, wo wir offiziell dann auch erfahren haben, okay, Silent Hill ist anscheinend tot. Dann hat sich Norman Reedus noch dazu gemeldet und meinte, I'm super bummed about this, was really looking forward to it, hopefully it'll come back around, sorry everyone. Und ein bisschen später dann auch Konami offiziell bestätigt, dass sie die Arbeiten an dem Spiel, nämlich Silent Hills, eben eingestellt haben. Es wird auf jeden Fall nicht fortgesetzt werden und sie haben auch dann angekündigt, dass sie eben PT, nämlich den Playable Teaser, vom PSN runternehmen werden. Das ist mittlerweile auch schon passiert. Viele haben gehofft, dass wenn sie dass die Demo dann immer noch auf ihrer Downloadliste haben, dass sie es für immer runterladen können. Da muss ich leider auch enttäuschen. Sie haben es komplett runtergezogen. Das heißt, selbst wenn es in eurer Downloadliste ist, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es noch auf der Festplatte habt, löscht es nicht runter. Richtig, sonst weil ihr könnt es nicht wieder runterladen. Und es gab auch schon Meldungen, dass in Großbritannien einer, der seine PS4 mit dem Teaser verkauft hat, für 1000 Pfund weggegangen ist. Echt? Ich meine, du kannst das Spiel halt nicht mehr kaufen oder so, oder runterladen. Also das Ding, nur noch die Kopien, die auf PlayStation 4 Konsolen drauf sind, die einzigen Kopien, die noch spielbar sind, sozusagen. Ja. Dementsprechend, also da haben sich auch super viele aufgeregt, weil sie gesagt haben, PT selbst als, nur als Teaser in Anführungszeichen, hat schon extrem gut funktioniert. Und ja, klar, die ganze Wut entlädt sich jetzt natürlich dann nochmal über Konami. Also Konami war dann auch plötzlich wieder in Worldwide Trending auf Twitter und wir müssen es auch natürlich auch an dieser Stelle wieder sagen, wir wissen nicht genau, was zwischen Kojima und Konami vorgefallen ist, aber ja. Ich glaube, es ist nicht überraschend, dass jetzt die Wut der Fans erstmal über Konami einhergeht, statt als über Kojima. Ja. Und das wird nicht dadurch besser, indem Konami jetzt letztens auch noch eine neue Kleidungskollektion für Metal Gear vorgestellt hat, wo dann viele dann auch, sag ich mal, spöttisch gesagt haben, na, da hat ja einer seine richtigen Prioritäten. Ja. Und ja, also ja. Erstmal zu Silent Hill selbst, ich find's mega schade. Ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr, als wir die Nachricht da bekommen haben, ist ein neues Silent Hill mit Guillermo del Toro und Kojima, mega begeistert, mega gespannt, was da rauskommen könnte. Die Kombination klang so interessant und irgendwie auch irgendwie passig. Ja. Und ja, viele würden sagen, das ist echt so einer dieser großen Tragödien, so neben StarCraft Ghost zum Beispiel, so von Spielen, die hätten sein können und wahrscheinlich nie mehr was werden. Stimmt allerdings, ja. Also ich muss auch sagen, tatsächlich, und ich glaube, da können sich die meisten auch dran erinnern, als wir da damals dann den Teaser gesehen haben, wir haben ihn ja gar nicht gespielt, sondern wir haben dann so die ersten Videoaufnahmen dazu gesehen und alle waren schon ziemlich gespannt, was da letztendlich draus werden würde, zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht ganz klar wusste, es war ja nur wenige Stunden danach, was dann rausgekommen ist, aber zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht so ganz klar war, was das dann genau ist und dann kam eben raus, was es sein sollte. Auch dieser ganze Coup, dass Kojima direkt davor auf der Bühne war und dann so lächelnd abgeht, während dann der Trailer für den Playable Teaser quasi läuft und dann ist es auch noch Norman Reedus mit dabei, den derzeit gerade, glaube ich, der in aller Munde war, eben durch Walking Dead, dann ist eben Guillermo del Toro dabei, wo alle sagen, wow, Kojima und del Toro. Und auch ich, obwohl ich ja relativ skeptisch Kojima gegenüber bin, habe auch gesagt, meine Güte, das könnte tatsächlich einfach eine sehr geniale Kombination werden und könnte tatsächlich diese Franchise komplett wiederbeleben. Warum war das auch so eine Kombination, wo du gedacht hast, zwei Wochen vorher hätte jemand gesagt, ja, das wird passieren, würde ich sagen, genau. Und Nintendo wird morgen von Sony gekauft. Ja, vor allem das Interessante ist tatsächlich, dass man dann wirklich auch damit das Gefühl hatte, das könnte auch einfach Auswirkungen auf die ganze Industrie haben, ne? Also ein namhafter, bekannter Hollywood-Regisseur tut sich eben zusammen mit einer Größe der Spieleindustrie und die machen zusammen ein Spiel. Ich meine, man weiß ja zum Beispiel auch schon, dass Steven Spielberg seit Jahren schon sehr interessiert ist, hauptsächlich gerne Filme machen will, eben aus Videospielen. Und dann jetzt hat man eben einen Regisseur, der jetzt eben plötzlich anfängt, dann Spiele zu machen. Also weißt du, dieser Austausch war ja auch einfach spannend, die Aussicht darauf, dass das vielleicht in Zukunft öfter passieren könnte. Und offensichtlich war das ja auch so ein Leidenschaftsprojekt für alle Beteiligten. Ich meine, Kojima hat sich jetzt noch nicht so wirklich direkt dazu geäußert, aber eben. Bei Kojima weiß man ja, dass er eigentlich Filmregisseur werden. Das heißt, er hatte ja dann auch seine Kontakte mit Del Toro und man weiß von Del Toro aber, dass er schon immer die Arbeit von Hideo Kojima bewundert hat und auch sehr gerne mit dem Medium zusammenarbeiten wollte und ist echt mega schade. Also ich kann schon verstehen, dass Leute auf jeden Fall enttäuscht sind. Jetzt muss man abwarten, ob man das alles Konami in die Schuhe schieben kann. Andererseits steht natürlich auch fest, für Konami ist das gerade eine Lose-Lose-Situation. Also für Konami ist es natürlich komplett scheiße, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung tatsächlich, dass Konami... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Konami in der Hinsicht besonders arrogant gewesen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Konami sich was rausgenommen hat mit Kojima. Auch wenn wir nicht darüber wissen, würde ich ja immer noch behaupten, es klingt für mich nachvollziehbarer und unabhängig davon, ob ich Kojima mag oder nicht, immer nachvollziehbarer, dass das Ganze ein bisschen von der Person ausgeht und nicht unbedingt von der Firma. Ich habe das Gefühl, bei Konami steht dann doch definitiv an letzter Stelle immer das Geld und wenig die persönlichen Gefühle. Deswegen tue ich mir schwer damit zu glauben, dass wirklich tatsächlich Konami, der jetzt irgendwie aktiv irgendwie krass schuld an irgendwas ist. Und wobei man ja auch weiß, dass eben Kojima relativ exzentrisch ist und, glaube ich, auch mit seiner gewissen Sonderrolle vielleicht auch eine gewisse Selbstverständlichkeit an den Tag legt, so in den Dingen, die er fordert und den Dingen, die er machen möchte. Und da kann man dann, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn es dann da mal Probleme mit dem Publisher gibt. Dass es tatsächlich jetzt zu einem richtigen Bruch kommt, ist wiederum, glaube ich, auch einfach, egal was passiert, ist ein Versäumnis von Konami. Es war definitiv so, dass Kojima ein Asset, das haben wir letzte Woche schon gesagt, Kojima war ein Asset für Konami und nicht umgekehrt. Ja. Der wird immer wieder einen Job überall finden. Das ist scheißegal. Mit seinem Namen kann der noch in den nächsten 20 Jahren Videospiele machen. Konami kann nicht so einfach jemanden wie Kojima ersetzen. Und das macht es jetzt schwierig. Schade tatsächlich, dass auch dieses Projekt irgendwie dem dann zum Opfer fällt. Wir hatten ja noch überlegt, ob es vielleicht einfach doch so sein könnte, dass sie das auch noch fortsetzen. Aber so wie es aussieht, war das wohl noch an einem so frühen Stadium, dass man das relativ einfach abbrechen konnte. Ich glaube, wenn sie da jetzt schon lange dran gearbeitet hätten, wäre es, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Hätten sie es, glaube ich, nicht einfach so ohne weiteres abgebrochen. Aber ich glaube, da war tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Super traurig auf jeden Fall, die ganze Geschichte, definitiv. Jetzt sind wir mal gespannt, was sie in Zukunft mit der Silent Hill Franchise machen. Ich glaube nicht, dass sie wahrscheinlich tot ist. Also ich, die meisten haben gesagt so, Irgendwann wird es nochmal ein Reboot geben. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das nicht... Ja, aber, dann ist die Frage, wo sie halt auch wieder gesagt haben, alle haben wahrscheinlich in dem Sinne gesagt, Kojima trauen wir es zu, auch wenn er nie was mit der Serie zu tun hatte, wieder Silent Hill zu etwas zu bringen, was in irgendeiner Weise als relevant genannt werden kann. Wenn Konami irgendeinen Trittstuhl wie das Silent Hill gibt, halt, da kriegt niemand, also kein Schwein da. Ja. Nee, da, klar, das stimmt auf jeden Fall, definitiv. Und ich würde auch behaupten, dass es tatsächlich die beste Chance war, die die Serie hatte, weil es halt einfach selten so auf die Art und Weise zusammenkommt, wie es da zusammengekommen ist. Das stimmt definitiv, aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwann vielleicht nochmal ein Reboot davon geben könnte. Ich meine, kommt sich auch an, wie es mit Konami in den nächsten Jahren aussieht. Es sei denn, Konami beschließt einfach, sich komplett aus dem Videospielgeschäft zurückzuziehen. Ich meine, derzeit steht es ja nicht so wahnsinnig gut um sie. Es gibt eher negative Schlagzeilen. Wir haben ja schon öfter gesagt, wahnsinnig viel übrig hat Konami nicht mehr, was Videospiel-Franchise, große Serien und dergleichen angeht. Das heißt also, ja, stimmt schon. Wer weiß, was mit Konami in Zukunft passiert. Sie sich auf ihren Pachinko-Markt zurück, an dem sie ja einen Schein relativ gut verdienen. Stimmt, ja. Ich meine, wir abwarten. Selbst wenn das passiert, gibt es immer noch die Franchise, die dann gegebenenfalls verkauft wird. Dann kriegt sie jemand anders in die Hände und macht was. Ich glaube nicht, dass Silent Hill für immer tot ist. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Aber natürlich jetzt irgendwie es gab schon Spekulationen darüber, wenn Konami seine IPs verkauft, an wen sollten sie welche IP am besten verkaufen, damit es gut ausgeht. Aber ja, richtig. Schwer zu sagen, definitiv. Ja, traurig, jetzt warten wir mal ab, irgendwie, was jetzt erstmal aus Kojima wird. Ich finde, das ist, glaube ich, so das Spannendste, was der jetzt in Zukunft macht. Jetzt, wo wirklich, ich meine, der ist jetzt ja vom Prinzip her durch. Wenn der jetzt MGS5 abgeschlossen hat, was demnächst der Fall ist, dann ist der frei. Ich denke, nach MGS5 ist wieder auch das Interessante, was wird er dann sagen? Ich denke, dann wird es ein Statement geben, er wird Konami verlassen, was wird sein? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, er wird erstmal gar nichts machen. Entweder ein eigenes Studio aufmachen, was er auf jeden Fall kann, wird vielleicht auch viele Leute mitnehmen einfach von Kojima Productions. Ich glaube das und auch. Und ansonsten stehen ihm alle Türen offen, haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Wenn Hideo Kojima vor der Tür steht, glaube ich, würde niemand sagen, nee. Der ist einfach eine absolute Größe. Ist auch eine dieser wenigen Größen, die wir tatsächlich so haben. Ich meine, so Leute wie Peter Molyneux, Will Wright oder solche Leute, die ja schon so ein bisschen raus sind, wieder irgendwie so die dann in den letzten Jahren auch schon wieder so einige Rückschläge hatten, gerade mit Molyneux, mit Will Wright, der einfach raus ist aus der Videospielindustrie und so ein Kram. Kojima ist einer dieser übrig gebliebenen großen, so einer von diesen quasi, großen, die aus dieser japanischen Ära von großen, namhaft Videospieldesignern. Und wir haben es ja damals in dieser einen Hauptthema schon gesagt, mit Kojimas Namen allein kannst du halt Spiele verkaufen, so wie du halt mit Namen von großen Regisseuren oder beliebten Regisseuren, wir hatten ja neulich die Diskussion über Christopher Nolan, kannst du auch Leute in die Kinos locken. Und das gleiche kann Kojima mitspielen. Definitiv. Und da ist er relativ alleine in der Hinsicht. Deswegen glaube ich auch, dass er in einer sehr, sehr besonderen Situation ist, dass der wirklich gar keine Sorgen machen muss. Ja, das stimmt schon. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die letzte News und wahrscheinlich auch ein bisschen so die größte News, die es in den letzten paar Wochen gab, nämlich Steam Paid Mods, die jetzt ja schon wieder abgeschafft wurden. Tatsächlich war es ja so, dass es diese News quasi rauskam, kurz nachdem wir aufgenommen hatten. Wir haben uns schon ein bisschen geärgert und haben gesagt, okay, wir reden in 2 Wochen drüber, und nachdem dann 2, 3 Tage später dann schon wieder das Update kam, dass es jetzt eben schon wieder Geschichte ist, die ganze Aktion, passt es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir es dann eben jetzt erst machen, für all die, die das irgendwie verpasst haben, weil sie unter dem Stein wohnen oder, keine Ahnung, sich einfach überhaupt gar nicht mit diesen ganzen Themen beschäftigen, warum auch immer sie dann diesen Podcast hören. Oder wahrscheinlich oder einfach vielleicht auch keine PC-Spieler sind, die haben es vielleicht auch nicht mitbekommen. Ich glaube, das ist relativ egal. Selbst dann hat man es wahrscheinlich mitbekommen, ja. Aber das war schon wirklich in aller Munde, so viel Aufregung, wie es gegeben hat. 9Gag als eine ja nicht reine Videospielplattform war voll mit Posts dazu. Ich glaube, das war einfach überall. Und ein bisschen auch zurecht, es hat für viel Kontroverse gesorgt. Grundlegend erstmal die originale Story, bevor wir dann eben jetzt zu dem kommen, was da letztendlich draus geworden ist. Ursprünglich war es einfach so, dass Steam schon vor geraumer Zeit eigentlich mal darüber nachgedacht hat, für gewisse Spiele Paid Mods einzuführen, also Mods, für die man dann eben bezahlt, die man wirklich tatsächlich über den Steam Workshop, den es ja nun seit geraumer Zeit gibt, kauft. Das waren am Anfang relativ kleine Spiele, es hat niemanden so wirklich interessiert, glaube ich. Ich glaube nur in der Theorie, weil eben dann davon ausgehend man auch damit rechnen konnte, dass eben auch mit größeren Spielen vielleicht Zukunft sowas passiert. Werfer das da ganz kurz ein bisschen ausgetestet und hat dann gleich, sage ich jetzt mal, die Bombe gezündet, indem sie dann kurz darauf zusammen mit Bethesda angekündigt haben, dass es jetzt zu Skyrim bezahlte Mods geben wird. Da waren dann auch gleich im ersten Line-Up, sie haben dann gesagt, sie wollen das noch ein bisschen erweitern, aber gleich schon am ersten Tag, als angekündigt wurde und dann plötzlich verfügbar war, war auch Vergleich auf jetzt keine Beta, kein Nichts. Im Workshop haben einfach plötzlich gewisse Mods Geld gekostet. Waren das auch gleich einige prominente Mods, die da eben dabei waren, unter anderem zum Beispiel Misas Magic Mod, eine Komplettüberarbeitung eigentlich des Magiesystems in Skyrim, einer der beliebtesten Mods definitiv auf dem Skyrim Nexus, auch immer unter den Top 25, glaube ich, der beliebtesten Mods aller Zeiten, ist seit Jahren schon, seitdem es eben Skyrim gibt, eine ziemliche Institution in der Modding-Gesellschaft. Das war einer, der schon dabei war. Der war von Anfang an einer der teuersten. Der hat, glaube ich, $4 ungefähr gekostet. Und dann gab es natürlich sofort gleich Riesendiskussionen um das ganze Thema. Diese bezahlten Mods sind wohl relativ gut angenommen worden. Einer von den Moddern hat dann im Nachhinein eben mit Bethesda auch gesprochen und Bethesda hat in einem Blogpost, den sie dann danach veröffentlicht haben später, um dann auch zu erklären, warum sie das Ganze gemacht haben, kurz bevor sie dann das Ganze auch wieder abgeschafft haben. In diesem Blogpost, wo sie das eben erklärt haben, haben sie eben auch darüber gesprochen, dass sie eben mit einem relativ bekannten Modder da gesprochen haben, der schon seit Jahren eben moddet. Viele Leute haben eben auch schon vermutet, dass es gegebenenfalls der Autor von diesem Magie-Überarbeitungsmod eben ist, aber ganz klar ist auf jeden Fall nicht, der auch gesagt hat, dass er tatsächlich in dem ersten Wochenende, wo die Paid Mods liefen, obwohl sie gleich von Anfang an in einer ziemlichen Kontroverse gefangen waren, relativ viel Geld verdient hat. Er hat wesentlich mehr verdient, als er in den letzten 3 Jahren über Donations verdient hat, hat er gesagt, oder sich das erste Mal tatsächlich gelohnt hat zu modden. Das heißt, es gab durchaus auch Leute, die es gleich sofort angenommen haben, aber ich glaube, ein Großteil der Community hat erstmal sehr, sehr negativ reagiert. Erstmal ging es grundlegend um das Prinzip an sich, dass man für Mods bezahlt. Die ganze Community basiert eben auf dem Austausch. Die ganze Mod-Community basiert darauf, dass man auch die Mods anderer Leute nutzen und seinen eigenen Mod einbauen kann. Das ist eben so eine große, ziemlich angenehme Community, die hauptsächlich darauf bedacht ist, miteinander kreativ zu arbeiten, die auch nicht wirklich Geld damit verdienen möchte, hat man das Gefühl bei vielen Leuten, gerade wenn es eben kleinere Mods sind, aber selbst größere Projekte, über das werde ich vielleicht nachher später noch mal ein bisschen reden, sehen sich dann da plötzlich auch mit gewissen Dingen konfrontiert, die sehr, sehr schwierig sind. Viele Leute, wie gesagt, haben es aus Prinzip den Mods wegen schlecht gefunden. Viele Leute haben auch gleich gesagt, dass es plötzlich dann sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Wie ist es zum Beispiel mit Support? Was ist, wenn tatsächlich zum Beispiel Spielstände korrumpiert werden von einer Mod? Ist dann derjenige, der Mod-Autor, dafür verantwortlich, weil man dafür Geld bezahlt hat? Muss der Mod-Autor die nächsten 15 Jahre quasi dafür Support leisten, einfach nur, weil man jetzt eben dafür Geld bezahlt hat? Inwiefern ist er eben verantwortlich für seine Inhalte und so weiter und so fort, viele Fragen. Dann kam auch raus, dass der Mod-Autor an sich nur 25% von dem verdient, was eben, ja, damit als Preis verlangt wird. Das heißt also, von diesen $4, die da theoretisch für den Mod erhoben wird, erhält er selbst einfach nur $1. Der ganze Rest geht eben an Bethesda, dachte man erst. Dann kam raus, dass tatsächlich 30% auch an Steam gehen. 30% also an Steam, 45% an Bethesda, 25% an Mod-Autoren. Das ist wohl relativ Standard gewesen. Wie man im Nachhinein aus dem Blogpost bei Bethesda lesen konnte, ist es wohl einfach so, dass bei allem Steam eben als Händlermarge quasi 30% erhebt für alles, was über Steam vertrieben wird. Das ist relativ gering. Sie sagen, da gibt's noch ganz andere Händlermargen, sind also mit diesem 30%-Satz sehr, sehr zufrieden. Valve macht das wohl schon seit Jahren so. Und sie haben von sich aus gesagt, dass sie Valve eben diese 30% geben, ohne dass Valve die wirklich verlangt hätte. Scheint also wirklich, dass da in dem Fall tatsächlich Bethesda relativ klar der Tonangeber war und Valve quasi sich da ein Stück weit dann auch an dem angepasst hat, was Bethesda da wollte. Es ging also nicht unbedingt nur von Valve aus. Es ging, glaube ich, eher um die Initiative, die von Valve kam und dann eben Bethesda, was sie daraus gemacht haben. Bethesda hat also gesagt, Valve kriegt diese 30%, dann bleiben noch 70% übrig und dann wurde es eben aufgeteilt auf 45-25. Sie haben das damit begründet, dass das relativ Standard ist bei derartigen Dingen, auch in anderen Branchen. Sie haben es als Beispiel zum Beispiel genommen, wenn man über Amazon Fanfiction zu irgendwelchen Universen veröffentlicht, dann kriegt man da auch zwischen 15-25%. Und sie meinten nochmal zusätzlich, außerdem ist es dann da auch noch so, dass dann derjenige, der eben die Original-Franchise oder das Original-Universum erschaffen hat, den Leuten, die Fanfictions quasi schreiben, erstmal gar nichts liefert, der hat mit denen nichts zu tun, wohingegen Valve ja sogar die Grundvoraussetzungen stellt, damit überhaupt Mods gemacht werden können, indem sie eben Tools zur Verfügung stellen und dergleichen und so fort, indem sie den Workshop und überhaupt Mods unterstützen. Das heißt also, sie liefern ja ein Stück weit auch was an die Community und finden es dann in der Hinsicht dann auch in Ordnung, dass diese 25% eben an den Mod-Creator gehen, 45% an sie, 30% an Valve. Und da ja die meisten, und das haben sie auch gesagt, der Leute eben einzelne Modder sind, manchmal zwei, drei Leute, wenn man das dann umrechnet, wie viel sie letztendlich an diesem Mod dann verdienen, dann meinen sie, verdienen sie letztendlich meistens oder oft sogar mehr, wenn man es jetzt umrechnen würde, als auf die Person, die eben die Original-Sachen in der Firma erstellt hat. Also die normalen Mitarbeiter von Bethesda, die da die Levels designen, 3D-Objekte designen und dergleichen, Quest designen, diese Leute verdienen letztendlich, wenn man es umrechnen würde, zum Teil sogar ein bisschen weniger, als dann eben die Mod-Creator verdienen würden, wenn sie diese 25% kriegen. Ist auch alles relativ hypothetisch jetzt im Nachhinein, weil ich erkläre das nur der Vollständigkeit halber, denn der Backlash von der Community war wohl so groß und so eindeutig, dass sowohl Valve als auch Bethesda relativ schnell sich zusammengesetzt haben, darüber gesprochen haben und dann auch gemeinsam beschlossen haben, dass sie das sofort wieder zurückrudern. Valve hat sich dazu geäußert in einer Community-Page, Bethesda hat auf dem Beth-Blog, die die meisten wohl kennen werden, einen Eintrag geschrieben. Sie haben beide erklärt, dass sie nie vorhatten, in irgendeiner Form wirklich Geld damit zu verdienen. Bethesda selbst hat gesagt, sie haben in diesem ersten Wochenende, wo diese Paid Mods da waren, war gleichzeitig auch noch ein Wochenende, wo in Nordamerika auf Steam Skyrim komplett umsonst war. Das heißt also an einem Wochenende, an dem man Skyrim umsonst spielen konnte. Das ist dann klassisch so ein Wochenende, wo dann logischerweise die Verkaufszahlen zurückgehen. Trotzdem, obwohl es wie gesagt kein besonders gutes Wochenende für Skyrim-Verkaufszahlen war, haben sie letztendlich trotzdem weniger als 1% Einnahmen von den gesamten Einnahmen aus Skyrim eben aus Mods gehabt. Das ist also wirklich minimal den Gewinn, den sie dadurch machen. Darum ging es ihnen nie. Es ging eher darum eben, dass man die Community unterstützt. Sie freuen sich über die Modder. Sie möchten, dass die eben auch ein Stück weit vielleicht davon leben können in Zukunft. Sie meinen auch, dass es nicht auf alle Mods passt. Sie möchten, dass ein Großteil der Mods weiterhin umsonst bleibt, aber ihnen wäre eben daran gelegen gewesen, ein paar wenige Mods, die natürlich dann auch im Verhältnis wahrscheinlich einfach wesentlich mehr Zeit gekostet haben zum Erstellen, ein paar große Mods eben dann auch in der Qualität zu belohnen und zu sagen, diese Leute sollen da gegebenenfalls einfach ein bisschen Geld mit verdienen können, dass sie einfach auch wirklich ein Stück weit Vollzeit an ihren Mods arbeiten können. Sie haben gleich gesagt, dass offensichtlich die Community das nicht mag, dass sie das völlig in Ordnung finden, dass sie da komplett zurückrudern. Valve selbst hat gesagt, dass sie das Gefühl hatten, dass sie alles, was sie in den letzten Jahren so gemacht haben, was sie einfach so rausgehauen haben, ohne es groß zu testen, wie zum Beispiel die Workshops, wo es keine großen Ankündigungen, keine Betas gab, die einfach rausgekommen sind, wo man einfach gesagt hat, okay, ihr habt das jetzt und dann arbeitet mal damit. All diese Dinge haben sie hauptsächlich bezogen auf ihre eigenen Spiele gemacht. Sie hatten immer das Gefühl, dass sie für die Community dann ein relativ gutes Gefühl hatten. Sie haben das Gefühl, dass sie sich dann jetzt verhoben haben, dass sie es falsch angegangen sind, dass sie mit Skyrim ein Spiel genommen haben von einem anderen Publisher, von dem sie die Community vielleicht nicht gut genug kannten, um das einzuschätzen, wie die damit umgehen. Sie entschuldigen sich auch dafür, sagen, sie hatten nie vor, irgendjemanden zu veröffentlichen und sind damit völlig zufrieden, wenn die Community sie einfach nicht möchte. Und damit ist die ganze Geschichte letztendlich beendet. Ob das vielleicht in irgendeiner Form irgendwann nochmal zurückkehren wird oder nicht, lässt sich natürlich schwer sagen. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, viele Leute hatten da einige Bedenken und es gibt da auch definitiv Bedenken grundlegend, ob man eben tatsächlich daraus einen Markt macht aus Mods. Selbst solche Teams wie zum Beispiel Sure AI, über das ich, glaube ich, in Zukunft irgendwann nochmal reden möchte, die eine Total Conversion Mod macht, eine relativ bekannte, prominente, selbst die verdienen da keinen Cent dran und sagen auch, sie würden das nicht unbedingt wollen. Vieles, was sie jetzt derzeit komplett umsonst nutzen, weil sie eben unentgeltlich arbeiten, weil es ein privates Fanprojekt ist, dürfen sie einiges an Software einfach nutzen, weil es keinem kommerziellen Zweck folgt. Viele oder alle ihrer Voice-Actor arbeiten komplett umsonst. Das heißt also, die sehen auch keinen Cent. Sobald sie anfangen würden, Geld für ihr Projekt zu nehmen, dann müssten sie auch an die Voice Actor was abgeben, dann müssten sie plötzlich unter kommerzieller Lizenz gewisse Software nutzen. Da würden so viele Kosten und so viel Stress entstehen, dass sich das nie im Leben lohnen würde, meinen sie. Und das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Ich persönlich muss sagen, ich fand die Idee nicht so wahnsinnig schlecht. Ich habe nie gesehen, warum jetzt gerade Bethesda und Valve da so die Buh-Männer sind. Die wurden tatsächlich ziemlich angefeindet. Ich finde es völlig in Ordnung, dass die Community sagt, sie wollen das nicht. Ich verstehe auch, dass die Community, gerade die Modding-Community, eben nicht darauf basiert, damit Geld zu verdienen. Dass es denen um eine Leidenschaft und um ein Hobby geht. Und dass es auch darum geht vielleicht, dass man eben seine Freizeit opfert. Weil es auch so ein bisschen Dedication halt eben zeigt. Ich finde es aber an sich nicht verkehrt, dass es halt eben Leute gibt, die so viel Zeit da reinstecken, damit auch ein bisschen was verdienen. Wie auch dieser eine Mod-Entwickler eben gesagt hat, Donations sind fast nicht vorhanden. Er verdient mit Donations nie im Leben auch nur andersweise genug, dass es irgendwie arbeitsstundenmäßig wieder Geld in irgendeiner Form drin hat. Das heißt, an sich fand ich die Idee gar nicht so verkehrt. Die ganzen Probleme sehe ich auch. Ich finde es schade, dass es jetzt tatsächlich so pauschal einfach gestorben ist. Ich hätte es interessant gefunden, zu sehen, wie sich das entwickelt, wie man eben mit gewissen Problemen auch umgeht in Zukunft. Bleibt jetzt mal abzuwarten, ob sie da irgendwann vielleicht doch nochmal hin zurückkehren. Interessant definitiv und auch konsequent finde ich andererseits wieder, dass eben Bethesda und Valve gleich gesagt haben, okay, dann rudern wir zurück, wir reagieren sofort, wenn der Community das nicht gefällt, dann hat sich das erledigt. Auch nicht nach dem Motto, wie wir ja damals das sehr kritisiert haben, bei Microsoft zum Beispiel, die gesagt haben, in einer ähnlichen Situation, wo die Community gewisse Dinge nicht mochte, ja, ihr seid anscheinend noch nicht bereit dafür, das ist eigentlich total super und ihr versteht es nur nicht. Nee, Bethesda und Valve haben auch, gerade Valve hat sehr klar und deutlich gesagt, es tut uns leid, wir wollten damit niemandem auf den Schlips treten, wir hatten tatsächlich einfach nur im Sinne, dass andere Leute da ein bisschen was dran verdienen, für uns ist das nicht viel Geld, wir wollten einfach Leute unterstützen und wenn ihr das aber nicht haben wollt, ist das voll in Ordnung, tut uns leid, wir lassen das jetzt bleiben. Abwarten, was jetzt in Zukunft passiert, ist an sich auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich. Wäre interessanter gewesen, wenn jetzt tatsächlich noch ein bisschen länger gelebt hätte. Jetzt ist es relativ schnell, wieder hat sich das erledigt. Ja, ich meine, ich habe das ja auch so am Rande nur so mitbekommen, weil Mods mich ja in dem Sinne erstmal nicht tangieren, aber natürlich hast du dann so mitbekommen, dann gab es noch diese Red MMA mit Gabe Newell, wo sich dann anscheinend im Nachhinein dann super viele Leute aufgeregt haben über Gabe Newell, wo ich auch dachte, boah, ich habe noch nie Leute PC-Spiele gesehen, die sich bei Gabe Newell aufgeregt haben. Ich glaube, ich auch erstes ja. Mal, dass ich das gesehen habe. Auch in der Hinsicht nur, um es quasi zu sagen, was da passiert ist. Es ging halt eben darum, dass er eben auch dazu, es ging halt eben um das kommerzielle Nutzen von so etwas. Und er hat gesagt, naja, und das ist ja auch nur ehrlich, das ist ja auch nur korrekt. Er sagt halt, naja, in dieser Industrie geht's halt auch ums Geld verdienen. Wir machen das alles schon aus Leidenschaft, aber wir müssen einfach Geld verdienen. Es ist halt eine kommerzielle Branche, wo viele Leute dann so ein bisschen dieses, glaube ich, auch krass romantisierte Image von, ja, von Valve und Gabe Newell irgendwie plötzlich dann zerspringen haben sehen vor ihren Augen. Der ist schon so ein bisschen romantisiert überzeichnet als so der Jesus der Spielindustrie, so ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, der immer nur das Gute der Spieler im Kopf hat. Und das stimmt ja großteilig auch. Ich finde auch, das tut ihm überhaupt gar keinen Abbruch. Aber trotzdem muss diese Firma Geld verdienen. Trotzdem ist es eine Branche, in der es ums Geld verdienen geht. Und selbst wenn Valve daran kein großes Geld verdienen möchte, sie arbeiten nur mit Leuten zusammen, die daran Geld verdienen möchten. Und entsprechend müssen sie sich dem anpassen. Also Bethesda, EA, Ubisoft, denen ist das relativ scheißegal vieles, wenn solange die ihr Geld verdienen. Und das ist ja ein Stück weit auch nachvollziehbar und okay. Und da, glaube ich, haben aber viele Leute sich tatsächlich darüber aufgeregt, als er gesagt hat, hey, das ist immer noch eine Industrie, hier geht's auch ums Geld verdienen. Weil, glaube ich, viele gerade von ihm gedacht haben, ihm geht's auf gar keinen Fall ums Geld verdienen. Der will einfach nur gute Spiele machen, die Community unterstützen. Was zum gewissen Teil auch immer noch stimmt, aber er hat natürlich trotzdem nicht Unrecht, wenn er sagt, aber anderen Leuten geht's ums Geld verdienen und... Also er ist nicht ein hundertprozentiger Idealist sein und so. Also, ja, nee, aber so, sonst, ganz ehrlich, wenn er das wäre, würde Steam nicht so geben, wie es natürlich sonst nicht. Also, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Dann wäre dieser Service wesentlich kleiner und völlig irrelevant heutzutage. Es ist gut, dass er so ein bisschen den Spagat macht. Es ist gut, dass er erfolgreich genug ist, um relevant zu sein, um dann vielleicht auch trotzdem was zu verändern. Aber, naja. Naja. Ja, spannendes Thema. Schauen wir mal, was jetzt draus wird. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch nochmal wieder zurückkommt in einer anderen Form. Vielleicht. Ich meine, letztendlich ist halt auch immer so. Ich meine, klar, das, der Microsoft-Vergleich, in dem Sinne würde ich halt immer sagen, Microsoft war einfach in dem Sinne dumm, dass sie ehrlich waren. Ja. Selbst wenn du wirklich diesen Gedanken hast, ist es, glaube ich, nicht so weit hergeholt zu wissen, dass es nicht so gut ist, das so zu kommunizieren. Richtig. Ich denke, also wenn man so diese Jahre immer so sich anschaut, wie Firmen bestimmte schlechte Entscheidungen so versuchen zu rechtfertigen, natürlich muss man das immer so versuchen, dass man das irgendwie dann doch A, in ein positives Licht stellt und B, dann trotzdem natürlich ein bisschen Demut zeigt, aber dann so richtig zu sagen, naja, wir sind schon absolut korrekt und ihr seid einfach nur zu blöd. Das zu sehen. Ist halt, ich meine, ist halt so wie zum Beispiel wie bei der PS4-Vorstellung Sony die PS3 gehandelt, also nach dem Motto, wir sind sehr stolz auf den Cell-Chip und so weiter, aber im Hinzeit auch so, ja, wir wissen, das gab mega viel Probleme mit dem Ding. Und es tut uns leid. Richtig. Ja. Und ich glaube, da ging es, ich glaube nicht, Microsoft, das ist dann ein abschreckendes Beispiel, weiß ich, ob das gewesen ist, war einfach dumm, das hat jeder gesehen. Absolut, ja. Und in dem Sinne finde ich es ganz gut, dass sie das tatsächlich relativ schnell und sicher gehandelt haben, gesagt haben, hey, tut uns leid, wenn ihr es nicht wollt, dann machen wir das auch nicht und gut ist. Zumal, und das stimmt ja auch, ihnen fiel es natürlich auch leicht. Also sie haben ja damit nichts verloren. Also diese 30%, die Valve da an den Mods verdient, Richtig. Die machen die mit den ganzen Spielen, die sie nebenher verkaufen, um ein Tausendfaches. Und bei Bethesda sieht es ähnlich aus. Skyrim verkauft sich heute noch gut. Du kannst mir nicht erzählen, dass die 45% von $3 oder $2, die da so ein Mod im Schnitt kostet, als ob dieser halbe Dollar denen da irgendwie tatsächlich einen Unterschied machen würde, wenn sie einen Skyrim verkaufen mit 30% Abgabe an Valve für, was ich was, die Legendary Edition für $30. Dann gehen die da ihre 30% ab und haben immer noch das Hundertfache von dem warum verdient, was sie mit so einem Mod verdienen. Warum muss man halt dazu auch wieder sagen, mein Bad Publicity verbreitet sich heute so stark und wird dann so intensiv. Ich meine, Konami ist für die nächsten Monate bis, keine Ahnung, gebrandet. So ja, bisschen, also ja. Ist halt egal. Mittlerweile sagen, das ist halt wie nach dem Assassin's Creed Unity Desaster, wo du plötzlich das Gefühl hattest, ja jetzt gerade wieder das Gefühl, EA ist nicht die meistgehasste Firma in der Videospielindustrie, sondern auf jeden Fall Konami. EA steht gerade wieder ganz gut da, weil eben nichts da ist, was mit EA zu tun hat. Ja, aber das war auch ganz lustig. Ich habe letztens auch wieder so ein Comic dazu gesehen, wo es eben jemand einer auch gezeichnet hatte. Da sieht man irgendwie so, wie EA in der Ecke sitzt und dann sieht man so über Jahre hinweg, wie das immer so EA sitzt so in der Mitte von so einem Raum von allen Seiten angeschrien und dann sieht man so, wie die letzten Jahre plötzlich so langsam so einzelne Stimmen abwandern und andere Leute anschreien und jetzt sieht man so, wie er seit EA, dass er seit anderthalb Jahren einfach nur ruhig in der Ecke sitzt und sich bloß nicht bewegt. So nach dem Motto, okay, gerade guckt niemand auf mich, alles ist gut. Über andere Leute wird gemeckert, ich halte jetzt einfach die Schnauze, dann geht alles gut. Und so ein bisschen ist es ja tatsächlich auch. Sie halten sich einfach raus. Okay, wir sind gerade nicht im Fokus, wunderbar. Ignoriert es einfach. Alle die Klappe halten, nichts Falsches sagen und machen und dann ist doch gut, dass sie sich über andere aufregen. Ja. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, steigen wir auch ins Hauptthema ein, nachdem wir jetzt ja doch eine ziemlich umfangreiche News-Sektion hatten, waren aber auch spannende Themen, wie ich auf jeden Fall finde. Schreibt es auf jeden Fall definitiv zu, was halt ihr von Paid Mods, weil das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Wir haben ja durchaus einige PC-Spieler, ich habe da ja definitiv eine Meinung zu, ich hoffe ihr auch, also schreibt uns einfach. Und dann würde ich sagen, steigen wir eben ein ins Hauptthema, das wir ja letzte Woche schon angekündigt haben und auf das ich mich echt schon sehr, sehr gefreut habe, definitiv. Unter anderem auch, weil es so ein bisschen vielleicht auch, naja, ich meine, wir beiden sind ein Stück weit Akademiker, da können wir uns nicht helfen. Das ist jetzt auch nicht, das hat irgendwie nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie besonders schlau gebildet oder sonst irgendwas wären, sondern das hat eher was damit zu tun, wie wir einfach die letzten Jahre beide sehr viel gearbeitet haben. Wir haben ja beide auch eine Zeit lang am Klinikum gearbeitet und bei medizinischen Forschungsprojekten mitgemacht und irgendwie ist es ganz schön, sich auf diese Art und Weise tatsächlich mal mit so einem Thema für den Podcast zu beschäftigen. Wir werden trotzdem versuchen, natürlich das alles relativ am Boden zu halten, weil es ja auch völlig irrelevant und interessant die meiste Zeit ist und selbst wenn ich mich als in Anführungsstrichen Akademiker bezeichnen würde, wäre ich, glaube ich, trotzdem nicht besonders interessiert daran, mir deinen Podcast drüber anzuhören. Deswegen, wir versuchen es halbwegs irgendwie im Rahmen zu halten. Ja, wir wollen uns mit Spielesucht beschäftigen. Wir hatten so die letzten drei Themen quasi eigentlich am Stück schon zusammen geplant und gleich gesagt, dass wir das auch in der Reihenfolge machen wollen. Wir haben als erstes über Warcraft geredet in der Historie, dann eben entsprechend auch über World of Warcraft, dann haben wir uns die Folge später eben mit MMOs allgemein beschäftigt und jetzt beschäftigen wir uns eben mit der Spielesucht, die sich ja hauptsächlich eben um Internetspielen dreht. Es gibt tatsächlich auch durchaus Ansätze, eben sich allgemein mit Spielesucht zu beschäftigen, aber die meisten Mediziner und die meisten Leute in der Forschung identifizieren schon definitiv Online-Spiele als so das große Feld, in dem eben Spielesucht tatsächlich untersucht werden sollte und auch wesentlich relevanter vielleicht ist als in Offline-Rollenspielen. Wir wollen uns am Anfang erstmal einfach, glaube ich, ein bisschen damit beschäftigen, wie eben so ein bisschen der Forschungsstand ist, so ein bisschen damit beschäftigen, wie eben die Medizin, wie die Psychologie eben mit dem Thema Sucht und spezifisch Spiele und Online-Sucht eben oder Online-Spielesucht umgeht. So vielleicht auch so ein bisschen erklären, was so da die möglichen Vergleichsmöglichkeiten sind, was eben andere süchtig machende Stoffe oder andere vor allem auch psychologisch abhängig machende Phänomene angeht. Dann wollen wir vielleicht natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, wie sich das dann eben auch auf uns als Spieler an sich auswirkt. Nicht nur auf einfach Leute, die süchtig sind, sondern auch grundlegend hat das ja Auswirkungen, wie zum Beispiel auf USK-Freigaben potenziell, auf den Umgang allgemein damit mit Jugendlichen. Soll ein Online-Rollenspiel zum Beispiel einfach pauschal ab 18 sein, weil man davon ausgeht, dass sie süchtig machen können, so wie auch andere süchtig machende Stoffe, wie Alkohol, wie Zigaretten, wie zum Beispiel auch ein Glücksspiel, das in Deutschland ab 18 erst freigegeben ist. All diese Dinge, glaube ich, wollen wir dann auch mal ein bisschen beleuchten und dann gehen wir, glaube ich, über so in den Teil, der vielleicht auch ein bisschen vielleicht am interessantesten und spannendsten ist, eben in unserem bisschen unsere persönlichen Erfahrungen. Natürlich einfach jetzt aus uns heraus, wie haben wir das aufgenommen, wie stehen wir dazu, du Joe zum Beispiel, der jetzt gerade angefangen hat, erst das erste Mal wirklich ausführlich ein MMO zu spielen, ich, der ja früher sehr viele MMOs gespielt habe, wir beide, die sehr viele Offline-Spiele definitiv spielen, so ein bisschen auch aus unserem Bekanntenkreis, wo wir bestimmt den einen oder anderen kennen, der da in der Vergangenheit auch von sich selbst gesagt hätte. Ich war da vielleicht zwischendurch tatsächlich mal so ein bisschen süchtig, in Anführungsstrichen. Super spannendes Thema, glaube ich auch eben, weil so ein bisschen persönliche Relevanz für uns auf jeden Fall hat. Und ich würde sagen, dann steige ich einfach erstmal ein eben mit dem Forschungsstand so ein bisschen. Ich werde es, glaube ich, nur grob umreißen. Vieles davon ist auch gar nicht so interessant, aber ich glaube, so ein bisschen eine Grundlage müssen wir etablieren, glaube ich, weil es eben auch sonst schwierig ist, darüber überhaupt zu diskutieren. Grundlegend ist es so, dass es derzeit noch keine anerkannte psychologische Krankheit und noch keine anerkannte psychologische Sucht ist, die Online-Spielsucht. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, hauptsächlich mit der Online-Spielsucht, weil eben in der Hinsicht die meisten Kategorien und gerade das, was als süchtig machend bei den meisten Spielen angesehen wird, hauptsächlich in Online-Rollenspielen auch dann und aber in allgemeinen Online-Spielen vertreten ist und nicht so sehr eben in dem klassischen Offline-Spiel. Es ist so, dass bis vor wenigen Jahren im Normalfall die klassischen Suchtstandards der WHO, also der World Health Organization, herangenommen wurden. Das waren eben Standards, die dafür gedient haben, um festzustellen, ob jemand süchtig ist, allerdings hauptsächlich körperlich süchtig nach Substanzen. Das war also ein Suchtkatalog, der für alle Suchtkrankheiten übergreifend galt. Der wurde relativ lange benutzt und wurde auch immer wieder kritisiert, gerade wenn es eben auch Studien zu dem Thema gab, wo eben gesagt wurde, dass dieser Katalog nicht 100% anwendbar wirklich ist auf Videospiel, dass es da eigene Kategorien braucht und etabliert werden müssen. Die American Medical Association beziehungsweise die APA, also die American Medical Association, die AMA und die AP, die American Psychological, American Psychiatric Association, die haben dann schon vor einigen Jahren angekündigt, dass sie in dem nächsten Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, also dem nächsten offiziellen Dokument, das sie eben alle paar Jahre rausgeben, wo eben sämtliche anerkannten psychischen Krankheiten aufgelistet werden, dass sie in dem auch Internet Gaming Disorder mit aufnehmen wollen, also die Internetspielesucht. Das ist dann tatsächlich auch passiert. Das aktuelle DSM-5, also das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 ist rausgekommen vor einigen Jahren, ich glaube 2013 war es, und da wurde tatsächlich das erste Mal ein Fragenkatalog formuliert, den man allerdings in einem Bereich dieses Manuals untergebracht hat, wo es um mögliche zukünftige offizielle Fragenkataloge quasi geht. Also es ist ein Bereich, den es da speziell gibt, wo eben angesprochen wird, dass es einen Bereich gibt, der interessant ist, den man in Zukunft beobachten möchte, wo man jetzt das erste Mal preliminary, also das erste Mal ansatzweise formuliert, in welche Richtung das gehen könnte, wozu es auch noch mehr Studien geben muss. Das heißt, es ist noch nicht als offizielle Krankheit eben eingetragen. Aber da wurden dann eben, wie gesagt, neun Fragen formuliert, anhand deren Antworten man dann eben etablieren könnte, potenziell, ob jemand Videospiel- bzw. Internetspielsüchtig ist. Einfach nur, dass wir sie einmal haben, würde ich sie einmal kurz umreißen. Das sind, wie gesagt, nur neun kurze Fragen. Ich glaube, das ist auch relativ interessant, die sich vielleicht auch mal selbst zu stellen, weil das eben so nah dran an einer offiziellen Fragenkatalog ist, wie es eben geht. Ich übersetze jetzt parallel einfach mal aus dem Englischen so grob. Das heißt also, bitte, wenn es ein bisschen wonky ist, die deutsche Grammatik, mögen wir das bitte verzeihen. Die erste Frage ist quasi nach Preoccupation, also nach einer Art Beschäftigung. Verbringen Sie sehr viel Zeit damit, am Tag über Spiele nachzudenken, wenn Sie gerade nicht spielen, oder planen Sie oder verbringen Sie sehr viel Zeit mit der Planung, was Sie als nächstes spielen und was Sie als nächstes im Spiel tun? Glaube ich, relativ klassisch. Ich glaube, das kennen wir in einer gewissen Form alle, dass wenn man gerade nicht spielt, trotzdem eben, wenn man gerade sehr in einem Spiel versunken ist, auch mal darüber nachdenkt. Ich würde auf jeden Fall das mit 100% mit Ja beantworten. Ja, ich tatsächlich auch. Da sieht man allerdings aber auch schon so ein Stück weit, dass das definitiv in dieses Internetspiel-Ding mit reingeht. Ich glaube tatsächlich, wenn ich Solo-Spiele spiele, ist das eher selten der Fall, einfach weil ich Solo-Spiele natürlich einfach beim Erleben einer Story nicht so krass viel plane. Also ich habe selten irgendwie mal, dass ich bei einem Solo-Spiel denke, okay, jetzt morgen mache ich in dem Spiel das und dann mache ich das und dann sammle ich noch das oder so ein Kram, sondern ich spiele das Spiel einfach. Weißt du, was ich meine? Im Normalfall haben Solo-Spiele ja einfach einen gewissen Spielfluss, der sich eben aus dem Spiel an sich ergibt und aus dem Spielen an sich ergibt. Und es kommt mir, glaube ich, eher seltener unter, dass ich tatsächlich krass Planung irgendwie habe für ein Solospiel. Ja. Wohingegen wir das natürlich ganz klassisch bei Online-Rollenspielen total kennen. Ich meine, jetzt die Zeit, wo wir zusammen Final Fantasy 14 gespielt haben. Natürlich hat man da ab und an mal was im Kopf, okay, was muss ich heute noch erledigen? Welche Quests mache ich heute? Gehen wir heute Abend raiden? Muss ich mich aufs Raiden vorbereiten? Wer ist alles da und welche Uhrzeit muss ich da sein? Das ist, glaube ich, wesentlich öfter der Fall, oder? Ja, ich glaube, die Frage würde ich auch wahrscheinlich in dem Sinne sich ganz deutlich mit Ja beantworten, im Sinne von, ich denke darüber nach, welche Spiele ich jetzt als nächstes auch spiele. Und ja, stimmt. Und selbst ich würde sagen, jetzt bei einem klassischen JRPG denke ich auch schon öfter manchmal darüber nach, okay, wie, also auch wenn ich im Spiel zu Ende bin, so nach dem Motto, okay, wie skill ich denn meine Party so ein bisschen weiter, plane dahingehend so ein bisschen. Das mache ich auch ganz gerne, wenn ich auch nicht spiele. Ja. Also mir kommt das jetzt dem natürlich deswegen sehr normal vor. Ich weiß nicht, wie es da anders ist. Ein Stück weit definitiv schon. Es geht ja tatsächlich, glaube ich, auch in dem Fall. Und deswegen, es gab jetzt auch schon relativ viele Artikel, die logischerweise eine Kritik dazu geschrieben haben, die gesagt haben, man müsste da gewisse Dinge vielleicht noch verändern. Die Formulierung ist schwierig. Gleichzeitig müsste man tatsächlich dann auch irgendwie nochmal vielleicht konkretere Zahlen festlegen für all das. Sie sprechen hier einfach nur von, verbringen Sie viel Zeit damit. Ich glaube, dass man allgemein Zeit damit verbringt, ist, glaube ich, nicht so das Problem. Wenn man jetzt tatsächlich einfach einen Großteil des Tages, an dem man nicht spielt, darüber nachdenkt zu spielen, was man als nächstes im Spiel macht, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Wohingegen es halt relativ natürlich wahrscheinlich ist, auch mal ab und an Spielen zu denken, wenn man es gerade nicht tut. Ich meine, der Fußballfan wird auch mal über Fußball nachdenken, wenn er gerade nicht Fußball guckt. Aber wenn er den ganzen Tag an nichts anderes denkt, dann wird es wahrscheinlich irgendwann schwierig. Fußballsucht. Ja, kommt wahrscheinlich seltener vor, aber ich glaube, das Beispiel verstehen die meisten. Die zweite Frage ist nach dem Entzug. Das ist ja, glaube ich, eins dieser relativ offensichtlichen Themen bei Süchten. Ich glaube, es ist auch das, was den meisten Leuten offensichtlich etwas sagt. Die Frage ist formuliert, fühlen sie sich rastlos, unzufrieden, wütend, nervös oder auch traurig, wenn sie versuchen oder sogar ganz versuchen, ein bisschen weniger zu spielen oder eben versuchen, ganz aufhören zu spielen oder wenn sie eben einfach nur nicht spielen können. Das heißt also, wie fühlen wir uns, wenn wir gerade mal eine Zeit lang entweder nicht spielen können oder absichtlich versuchen, weniger zu spielen? Ich glaube, das ist tatsächlich so die Frage, die die meisten von uns wahrscheinlich mit einem klaren Nein beantworten würden. Und das gibt ja einem ja auch, glaube ich, so ein Stück weit eine gewisse Sicherheit, weil ich glaube, das ist eins dieser prominenten Symptome, das man eben Süchtigen zuspricht, ist eben Entzugserscheinungen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie das Gefühl gehabt, dass ich unzufrieden war oder nervös oder einfach traurig, wenn ich mal eine Zeit lang nicht spielen konnte oder mich aktiv dafür entschieden habe, nicht zu spielen. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich einfach gerade keinen Bock habe zu spielen, aber es gibt vor allem auch Phasen, und ich glaube, das sind natürlich die entscheidenden Phasen, wo ich keine Zeit habe zu spielen, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich wesentlich unausgeglichener bin, nur weil ich gerade nicht spiele. Es kann natürlich durchaus sein, dass ich unausgeglichener mich fühle und dadurch auch ein bisschen unausgeglichener bin, weil ich einfach wenig Freizeit für mich selbst habe. Aber das hat, glaube ich, wenig mit dem Spiel zu tun. Ich sehe nämlich nicht danach, endlich mal wieder zu spielen, sondern ich sehe nämlich danach, endlich mal wieder Zeit für mich zu haben. Wahrscheinlich wird es dir da ähnlich gehen, oder nicht? Ja. Ist halt meistens dann dieses, da weiß man, ist immer schwer zu sagen, ob man dann unzufrieden damit ist, dass man sich gerade mit etwas anderem beschäftigen muss und nicht sozusagen die Freiheit hat zu entscheiden, was man jetzt in dem Zeitraum machen kann, sondern man möchte einfach wieder ein bisschen mehr frei über seine Zeit einfach verfügen. Ist das so wie bei mir jetzt gerade? Natürlich weiß ich schon in meinem Inneren, ich würde die Zeit ganz gerne nutzen zum Spielen, aber mich nervt es allgemein, dass ich gerade sozusagen so eingebunden bin in bestimmte Prozesse, dass ich nicht mal mehr diese Entscheidungsfreiheit mehr oder weniger habe. Ja. Und das nervt mich so ein bisschen. Ja, das ist, glaube ich, durchaus nachvollziehbar. Und ich meine, als beliebtes Hobby würde ich halt auch immer sagen, naja, es gibt halt viele Situationen, denen ich halt einfach sagen würde, naja, natürlich würde ich jetzt lieber spielen als lernen. Ich glaube, das ist... Spielen macht halt mehr Spaß. Richtig, also. Genau wie ein Buch lesen mehr Spaß machen würde oder einen Film gucken. Richtig, also vieles würde mir jetzt in dem Moment mehr Spaß machen. Natürlich fällt da einem, wenn Videospiel das größte Hobby ist, natürlich als erstes Videospiel in den Kopf. Aber da könntest du doch alles andere da reinsetzen. Und es gab durchaus auch Zeiten, wo es mir gar nicht darum ging, wirklich Videospiele zu spielen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin relativ kaputt, da wollte ich einfach nur einen Film sehen. Wo ich wusste, ich habe gerade viel um die Ohren, aber ich bin am Abend auch zu im Eimer, um wirklich noch aktiv viel zu spielen, wenn ich gerade Spiele spiele, die auch eine gewisse Aufmerksamkeit erfordern. Dann setze ich mich vielleicht lieber hin und gucke halt gerne einen Film, einfach nur ein bisschen runterzukommen. Dritte Frage, wir gehen jetzt einfach so durch und beantworten die, glaube ich, für uns immer, weil das, glaube ich, auch ganz interessant ist, ist die Frage nach der Toleranz. Das heißt also, die Frage, hast du das Gefühl, du musst immer größere, also immer mehr spielen, immer längere Zeiten spielen, immer auch spannendere Spiele spielen oder einfach auch in den Spielen stärkeres Equipment zum Beispiel benutzen, um dieselbe Art von Befriedigung zu kriegen, die du ursprünglich beim Spielen hattest. Das heißt also, die Frage danach, entwickelst du ein gewisses Toleranzlevel? Musst du zum Beispiel, war es früher so, dass du 2 Stunden spielen dich total befriedigt haben und danach kannst du was anderes machen. Jetzt hast du das Gefühl, du musst 4 Stunden spielen oder du hast einen ganz anderen Anspruch daran oder du musst zum Beispiel im Online-Raum spielen, macht es einfach nicht mehr so viel Spaß, du brauchst halt bessere Ausrüstung, keine Ahnung, bessere Zauber und dergleichen, damit du halt dieselbe Art von Genugtuung quasi beim Spielen empfindest. Auch das habe ich das Gefühl, würde ich ganz klar mit Nein beantworten. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe das Gefühl, ich habe früher genauso viel und gern gespielt wie jetzt. Ich würde sagen, ich habe früher teilweise sogar noch mehr gespielt als jetzt. Und es ist halt, es kommt halt immer drauf an. Wenn ein Spiel halt viel mehr Spaß macht, dann spiele ich länger. Wenn ich das Gefühl habe, naja, ich spiele es halt so ein bisschen und habe halt, mag halt nicht mehr, dann spiele ich halt nicht mehr. Ich meine, vor allem heute jetzt halt mit Handhelds, also ich mache halt eine halbe Stunde den Handheld an, mache dann wieder aus. Da habe ich eine halbe Stunde Spaß gehabt und ist auch okay so. Und ja. Ich habe nicht das Gefühl, Spiele machen nur dann Spaß, wenn ich mehr oder irgendwie mehr Power, mehr Dingsbums, also ich weiß nicht, in so Kategorien ist es sowieso, habe ich das Gefühl, Offline-Spielen ist ja sowieso super schwer zu denken. Es gibt halt Spiele, da kannst du einfach nicht overpowered sein. Und in anderen Spielen kannst du das, indem du grindest, was wiederum keinen Spaß macht. Also dahingehend. Ich meine, es ist ja auch ganz klar. Aber bei Online-Rollenspielen kann ich mir schon vorstellen, dass du halt irgendwann sagst, du bist nicht mehr zufrieden, einfach nur ein bisschen Crafting zu machen. Du willst der beste Crafter auf dem Server sein. Du möchtest in der besten Raid-Gruppe auf dem Server sein. Irgendwie sowas. Aber wenn du jetzt irgendwie zwischen verschiedenen Spielen herumwechselst, wenn du jetzt plötzlich The Walking Dead spielst, dann, keine Ahnung. Das hat, kannst du nicht viel besser oder intensiver machen. Das stimmt allerdings, ja. Wie gesagt, das ist ja auch spezifisch eben auf Internetspiele ausgelegt, ja. Deswegen hauptsächlich auf MMOs ausgelegt. Ich habe das Gefühl tatsächlich auch nicht gehabt. Ich finde es auch schwer im Kopf nachzuvollziehen, wenn man es selbst noch nicht so empfunden hat. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt einen zeitlichen Rahmen setzen kann, in dem eine Befriedigung erfolgt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich meine, natürlich schon so, dass ich keinen Bock habe, für 20 Minuten Skyrim zu spielen, weil ich das Gefühl habe, das Spiel ist zu groß und zu komplex dafür, aber das ist eine grundlegende Sache, das ist keine Entwicklung, das ist etwas, was einfach quasi mit dem Spiel zusammenhängt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, früher haben mir 2 Stunden gereicht, dann war ich zufrieden, jetzt muss ich 4 Stunden spielen, sonst bin ich unzufrieden. Das Gefühl habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt. Wäre jetzt mal interessant zu sehen, ob es tatsächlich anderen Leuten schon so ging, weil ich das Gefühl habe, das ist einer dieser Faktoren, den ich für mich persönlich recht schwer nachvollziehen kann, ob es tatsächlich so ist. Gerade wenn man es eben auch darauf bezieht, dass man das Gefühl hat, man muss mächtiger im Spiel sein, um Spaß zu haben. Klar kann der Anspruch an einen selbst und auch an das Equipment, an die Raid-Gruppen und so ein Kram steigen. Ich meine, das ist, glaube ich, ein relativ normaler Prozess, aber das ist halt eben auch eine graduelle Entwicklung. Natürlich ist es am Anfang, wenn ich gerade erst auf das Maximallevel erreicht habe, dann habe ich nicht den Anspruch an mich selber, in irgendwelchen High-End-Raids mitzumachen. Und wenn ich dann erstmal gute Ausrüstung habe und meine Charakterklasse ziemlich gut beherrsche, natürlich habe ich dann auch Anspruch, ein bisschen was anspruchsvoller richtig, zu machen. Richtig, beziehungsweise wenn du erstmal richtig gutes Equipment hast, willst du auch nicht wieder in Low-Level-Dungeons reingehen. Das macht ja alles Sinn. Du willst ja auch in einem Offline-JRPG nicht mit Level 100 Charakteren Level die ersten Startgebiete. Deshalb ist halt langweilig. Richtig, aber darüber hinausgehend, glaube ich, ja, ist es auch ein bisschen, ja, empfehle ich das auf jeden Fall definitiv auch anders. Das nächste ist eben die Reduzierung beziehungsweise das Stoppen des Spielens. Hast du das Gefühl, du solltest weniger spielen, kannst dich aber nicht dazu überwinden, weniger Zeit mit einem Spiel zu verbringen? Das heißt also, da ist dann tatsächlich die direkte Folgefrage, hast du jemals mal versucht, weniger zu spielen, aber hast es nicht hingekriegt, weil du das Gefühl hast, du musst einfach wieder spielen? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehabt. Hast du das Gefühl schon mal gehabt? Ich weiß, ich komme drauf an, wie man das jetzt betrachtet. Während ich halt Masterarbeit geschrieben habe, habe ich schon gedacht, naja, die 1-2 Abende, die ich jetzt gespielt habe, hätte ich vielleicht auch nicht machen sollen, vielleicht. Im Endeffekt war es jetzt vielleicht auch nicht so detrimentär. Natürlich denkst du in dem Moment in der sozialen Situation nach, hättest du die Zeit auch nützlicher verbringen können. Und hast dann doch gespielt. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt, sonst würde ich einfach auch sagen, vielleicht in einer gewissen Situation auch schon mal ja. Ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, das geht natürlich, kommt natürlich auf die Formulierung an. Also die Frage ist so formuliert, dass es darum geht, dass du es aktiv probierst und daran scheiterst. Im Nachhinein habe ich definitiv auch schon Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, da hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht spielen sollen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in dem Moment nicht gespielt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht anders. Sondern in dem Moment war es im Normalfall so, dass ich sowieso einfach nicht mehr wirklich bereit war zu arbeiten. Also ich habe nicht wegen des Spielens aufgehört zu arbeiten, sondern ich habe aufgehört zu arbeiten, weil ich keine Lust hatte zu arbeiten. Habe das Spielen quasi... Man ist halt Zeit meistens irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendwann so um 10, 11, und hast du einfach gesagt, soll ich jetzt spielen? Nee, soll ich nicht. Und dann irgendwann so, okay, ich mach jetzt noch den Controller. Richtig, aber das ist halt sowas, dasselbe wie, ich meine, dieselbe Erfahrung wiederum, und das ist halt wieder für mich immer so ein bisschen der Faktor, wo ich das Gefühl habe, das spricht dann immer sehr gegen so eine Sucht nach Spielen tatsächlich. Ich habe auch schon, wenn ich hier gesessen habe und Artikel gelesen habe für eine Hausarbeit, habe ich auch zwischendurch mir einfach mal ein Buch, das direkt daneben lag. Ich meine, da saß ich in meinem Schreibtisch, links neben mir lag ein Buch, das ich gerade gelesen habe. Und ich war irgendwann so gelangweilt und frustriert von dem reinen Lesen und aktiv und Notizen machen, dass ich mir das Buch gegriffen habe, eine halbe Stunde das Buch gelesen habe. In dem Fall ging es, wie gesagt, ich glaube, bei mir geht's, oder in dem Fall würde ich es eher so interpretieren, dass es nicht darum geht, dass ich versuche, mich zu zwingen, weniger zu spielen, das einfach nicht kann, sondern ich möchte nicht weiter arbeiten und spiele dann stattdessen. Aber das hat nicht damit zu tun, dass ich... Das würde ich mir... Letztendlich habe ich das Gefühl, das passiert mir ja öfter mit Internet als mit Videospielen. Weil Internet ist halt... Ich sitze halt beim Arbeiten direkt vor dem PC. Klassische Prokrastination, ne? Richtig, genau. Das ist halt diese klassische Prokrastination. Das ist halt dieses so, ich sollte eigentlich was tun, aber ich mache jetzt doch was anderes. Es liegt nicht daran, dass das andere mich zwingt, es zu tun, sondern dass mich quasi das Arbeiten dazu treibt, etwas anderes zu tun. Was ich gar nicht unbedingt machen möchte vielleicht. Ich meine, jeder von uns kennt das. 2 Stunden lang im Internet verdaddeln, da fühlt man sich nicht besonders gut oder befriedigt danach. Das bringt niemandem was. Man hängt auf Facebook rum, liest uninteressanten Scheiß, guckt ein, zwei halbwegs lustige... Oder Nein-Gag, guckt ein, zwei halbwegs lustige YouTube-Videos, die einen nicht so wahnsinnig doll interessieren, dann macht man halt weiter. Und da hat man nicht das Gefühl, dass es besonders befriedigend war, gerade mal 2 Stunden lang den Scheiß zu machen. Aber es war befriedigend, etwas anderes zu machen, als zu arbeiten. Von daher würde ich das, glaube ich, auch tatsächlich mit einem Nein beantworten. Jetzt die nächste Frage, da glaube ich, da kriegen sie uns auf jeden Fall. Das Aufgeben anderer Aktivitäten. Verlierst du ein bisschen das Interesse oder verringerst du deine Teilnahme an anderen Hobbytätigkeiten oder zum Beispiel dem Treffen mit Freunden? Also anderen, hier steht Recreational Activities, also anderen erholsamen quasi Aktivitäten, wie zum Beispiel Hobbys oder das Treffen mit Freunden fürs Spielen. Ja. Ja. Das muss ich, glaube ich, so ohne in irgendeiner Form falsche Scham zu zeigen eingestehen. Habe ich definitiv gemacht. Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Da könnte man argumentieren, habe ich das Gefühl, ich könnte argumentieren, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass ich irgendwie die Realität entfliehen möchte oder dass ich irgendwie süchtig nach Spielen bin, sondern dass es eher daran liegt, dass ich einfach manchmal, genau wie ich manchmal einfach das Gefühl habe, ich habe keinen Bock mit Leuten heute Abend rauszugehen, ich bleibe lieber zu Hause und gucke einen Film. Also, weißt du, es ist schon so, dass ich manchmal andere Hobbys vernachlässigt habe fürs Spielen, aber einfach nur, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, Spielen macht mir halt richtig, aber es mehr gibt, Spaß. Aber sagen wir mal so, es gibt für mich kein allgemeines Gebot, dass soziales Leben draußen auf jeden Fall immer Vorrang haben sollte. Nee, und genauso wie ich wie Spielen immer Vorrang richtig haben sollte. Also es ist halt rein, ich entscheide es halt nach Abend. Und ja, ich glaube, ich habe mich öfter für einen Abend von dem Rechner als für einen Abend mit Leuten unterwegs entschieden. das bin ich einfach persönlich. Das ist, glaube ich, ein Persönlichkeitsding. Aber das ist natürlich jetzt trotzdem halt eine Art von Argumentation, die ja nichts daran ändert, dass ich es trotzdem getan habe. Von daher würde ich doch ganz klar ja sagen, naja, das ist ein Ja. Und ob man sich mir darüber Sorgen machen müsste, habe ich nicht das Gefühl. Aber ich kann schon verstehen, warum das ein Indikator sein kann. Ja. Definitiv. Wenn man sich selbst aktiv zurückzieht und immer mehr dadurch natürlich ein Stück weit auch in die virtuelle Welt zurückzieht, und das ist ja einer dieser großen Suchtfaktoren, das ist ja eine dieser großen Sachen, über die werden wir jetzt gleich noch reden, ist ja eben die Art und Weise, dass man eben sein persönliches Leben, das man außerhalb des Spiels führt, einen nicht auf die Art und Weise befriedigt, wie das Spiel es tut, und man eben seine Bestätigung oder seine Befriedigung innerhalb des Spiels sucht und dadurch immer mehr auch darin versinkt. Das funktioniert ja gerade mit Online-Rollenspielen. Ja. Du hast eine soziale Komponente, du hast sehr schnelle Erfolgserlebnisse, regelmäßige Erfolgserlebnisse, gerade wenn du die in deinem echten Leben vielleicht nicht unbedingt hast, wenn du in einem Job steckst, der dir nicht besonders viel Spaß macht, in dem du nicht besonders gut bist, in dem du wenig Motivation auch empfindest, da jeden Tag hinzugehen, ist es natürlich sehr, sehr befriedigend, wenn du dann eine Parallelwelt quasi hast, in der alles wesentlich besser läuft, in der du dich ständig und ewig belohnt wirst, in der du gute Freunde hast, in der du Anerkennung kriegst, in der du Erfolge feierst. Alle Dinge, die dir vielleicht einfach auch im echten Leben fehlen. Das Gefühl habe ich bisher noch nicht gehabt, dass ich das Gefühl habe, meine Freunde können mich echt gar nicht leiden und ich hänge lieber mit meinen Online-Freunden rum. Ist eher so, dass ich die Leute nicht leiden kann und deswegen lieber in einem Spiel rumhänge. Zitat von irgendjemand, von irgendjemand zu deiner ehemaligen Mitbewohnerin: Wie kannst du denn mit Merlin zusammenleben? Ja, stimmt. Ja, wie auch immer. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist jetzt alles einschränkend, das sage ich alles dazu, aber trotzdem muss ich das definitiv einfach so eingestehen. Ja. Und das ist auch einfach ein klares Ja, und damit sind wir bei 2 Ja's von 5 Fragen. Ich habe das nicht mehr so ein bisschen drin. 6. Frage. Fortsetzung trotz auftretender Probleme. Spielst du weiter Spiele, obwohl du ganz klare negative Konsequenzen siehst, wie zum Beispiel wenig Schlaf, zu spät zur Schule kommen, zu viel Geld für Spiele ausgeben, mit anderen Leuten streiten, wichtige Verpflichtungen vernachlässigen? Das heißt also, spielst du, obwohl du ganz klar merkst, das hat negative Auswirkungen auf mein Leben, egal in welcher Form? Langfristig auf jeden Fall nicht. Ich habe bestimmt schon mal ein paar Mal zu lang gespielt, obwohl ich schon müde war, aber... Ja. Definitiv, ja. Das würde ich auch mit einem sehr eingeschränkten, minimalen Ja beantworten, eigentlich eher mit einem Nein. Ich habe bestimmt schon mal weitergespielt, als ich eigentlich schon relativ müde war, wobei das tatsächlich sehr selten bei mir vorkommt. Ich bin auf jeden Fall schon mal zu spät im Bett gewesen wegen Spielen und bin am nächsten Morgen zu spät zur Schule gekommen. Ich weiß, als damals Gothic 2 rausgekommen ist, habe ich mich völlig verpennt an einem Tag in der Schule mit einem Kumpel getroffen. Wir haben beide gleich zur selben Zeit das Spiel gespielt, wir waren beide bis 2:30 oder so wach gewesen. Und zu einer Zeit damals, als ich um 6 aufgestanden bin, um zur Schule zu fahren, auch wenn man dann noch jünger war, war das schon sehr grenzwertig. Das ist auch nur ein- oder zweimal passiert, aber das ist definitiv passiert. Aber so grundlegend ist es, also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dieses wirkliche Bewusstsein dafür, das ist jetzt gerade schlecht und ich mache es trotzdem, weil ich nicht anders kann. Das habe ich noch nie gehabt. Also das mit früh aufstehen, so, das hatte ich noch nie. Nur wie gesagt, keine Ahnung. Wenn ich halt weiß, ich kann morgen zwar ausschlafen, aber trotzdem das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich eigentlich schon müde, aber ich möchte doch dieses ein Ding noch fertig kriegen. Das hatte ich auf jeden Fall schon. Aber das ist dann auch immer so, also es ist nie langfristig so, dass das Gefühl, das mache ich dauernd. Ja. Also beantworten wir das, würde ich sagen, mit Nein eigentlich. Ja. Lügen beziehungsweise Cover-up. Ich fällt mir jetzt gerade keine gute Übersetzung dafür ab. Also quasi ablenken oder so ein bisschen davon, oder ja. Lügst du deine Familie, Freunde oder andere darüber an, wie viel du spielst? Oder versuchst du, dieses Wissen von deiner Familie oder Freunden fernzuhalten, wie viel du wirklich nicht spielst? Das heißt also, lügst du aktiv, wenn du anderen Leuten sagst, wie viel Zeit du vor dem Rechner verbringst, oder versuchst du zumindest die Zeit, die du da verbringst, zu verstecken? Nein. Alle wissen ganz genau, dass ich den. Ich meine, wir machen einen Podcast darüber und reden darüber, wie viel wir spielen. Im Ernst, sorry, viel mehr, aber ich sag mir immer nur, nee, ich hatte keine Zeit. Du, nee, also gestern habe ich jetzt schon nur 7 Stunden gespielt. Ja, du kennst mich doch. Und dann echt denkst du dir, oh Gott, ich habe 15 Stunden gespielt. Während du geschlafen hast, habe ich nur gespielt. Ja, nee, das habe ich tatsächlich auch noch nicht. Tatsächlich habe ich das immer mit einem gewissen Stolz erfüllt, dass ich tatsächlich viele Videospiele spiele. Gerade so in der Schulzeit vielleicht weniger, aber dieses so, es war auch damals cool zu erzählen, hey, ich war bis 2.30 Uhr wach, hab Coffee 2 gespielt. Da hat niemand da gestanden, den Kopf geschüttelt und gesagt, Alter, Merlin, du hast Probleme. Das war ja so echt, wow, das muss ja unglaublich gut sein, das Spiel. Nee, habe ich tatsächlich auch noch nie gehabt. Ich habe auch meinen Eltern immer ganz klar gesagt, ich meine, natürlich, jeder hat das so in seiner Jugend mal gehabt, so von wegen so abends möglichst leise in seinem Zimmer sein, weil es nach 10 ist, man sollte eigentlich schon schlafen, aber man sitzt doch vorm Rechner oder guckt noch Fernsehen und dann ist man so ganz bedacht darauf, dass alles ganz leise ist, man horcht so ins Haus hinein. Das hat aber eher was mit Aufbleiben an sich zu tun. Ja, ich weiß, meine Eltern haben sich eh dann irgendwann daran gewöhnt, dass ich einfach immer noch bis spät die Nacht dann immer noch unterwegs war. Und also nicht unterwegs, sondern halt noch wach war und Sachen gemacht habe. Das war dann irgendwann dann auch, egal, da mein Vater auch so eine kleine Nachteule ist, war das dann auch so, naja, der wird schon wissen, was er tut. Sehr viel Vertrauen, sehr schön. Okay, auch ein klares Nein. Dann sind wir bei 2 von 7. Nummer 8. Versuchst du deinem, also quasi so ein bisschen der klassische Eskapismus, versuchst du deinem Alltag, deinen persönlichen Problemen zu entfliehen, indem du spielst? Oder versuchst du unangenehme Gefühle wie zum Beispiel Schuld, Anxiety, schwer zu besetzen? Richtig, genau. Schuld, Sorgen, Hilflosigkeit oder Depression, versuchst du dem zu entfliehen, indem du spielst? Das ist schon wieder, das ist eine relativ schwierige Frage, finde ich. Ich meine, weiß nicht, dadurch, ich habe halt das Gefühl, Recreational Activities sind halt in irgendeiner Form immer. Ja, es geht in dem Fall tatsächlich wirklich um Eskapismus, um das Fliehen in eine andere Welt, so ein bisschen, um die Flucht vor seinen Problemen, so ein bisschen. Hatte ich bestimmt auch schon mal. Ich meine, wenn es mir richtig schlecht geht, dann habe ich nicht das Gefühl, dass, ich meine, das ist ja immer das Gleiche, wenn es einem richtig schlecht geht, man möchte ja irgendwie dieses Leid, das man hat, lindern. Vor allem möchte man auch ein bisschen ein Stück weit, das ist schon auch sinnvoll, ich meine, Eskapismus ist ja eh so etwas, was ja auch oft genug diskutiert wurde. Eskapismus ist ja eh eine relativ natürliche Neigung des Menschen. Ein Stück weit seinem Alltag zu entfliehen, seinen Pflichten zu entfliehen und so ein Kram, ne? Von daher, ja, weiß ich nicht. Also wenn ich es jetzt wirklich spezifisch darauf beziehe, auf negative Gefühle und so ein Kram, ich weiß, ich meine, bei dem Indikator, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich habe das Gefühl, bei dem Indikator geht es ja schon fast schon ein bisschen mehr, dann bist du depressiv und so weiter. Und dann habe ich wieder das Gefühl, dann ist der unabhängige Effekt von Videospielen halt wieder gering. Also ist er eh. Also das werde ich jetzt gleich noch erwähnen. Es ist eh sowieso durchaus so, dass viele Leute sagen, Videospielsucht könnte auch schlicht und ergreifend. Also wenn wir darüber reden, dass Videospielsucht eine eigene Krankheit ist, dann lassen wir außer Acht, dass es auch theoretisch sein könnte, dass Videospielsucht ein Ausdruck anderer psychologischer Störungen ist. Zum Beispiel von Depressionen. Es gibt einige Leute, die das sagen. Einige Leute sagen, es ist ein kleines Problem, dass wir von Anfang an davon ausgegangen sind, auch in der Forschung, dass es so etwas wie Videospielsucht geben könnte und nie wirklich darüber nachgedacht haben, ob sie ein Ausdruck von einer anderen Krankheit sein könnte. Das gibt es durchaus auch in der Literatur. Und das stimmt, das passt auf den Punkt ganz gut, ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch nie wirklich das... Ich bin allgemein einfach kein besonders unglücklicher Mensch. Ich mache mir selten Sorgen um irgendwas. Ich habe so eine grundlegende Sorglosigkeit in meinem Leben, die bestimmt auch nicht immer gesund ist, aber die einfach da ist. Das heißt also, ich habe selten, glaube ich, solche Gefühle überhaupt, aber ich kann auch definitiv an Momente zurückblicken in der Vergangenheit, wo, keine Ahnung, am Anfang des Studiums oder so ein Kram, wo man unglaublich viel um die Ohren hat, wo man das erste Mal alleine lebt, wo man nicht so wahnsinnig viel Kohle hat, wo man dann auch mal in der Hälfte des Monats plötzlich kein Geld mehr hat und alles ziemlich, also auch mal eine Zeit lang ein bisschen düsterer aussieht, gerade wenn man auch das Gefühl hat, okay, ich komme gar nicht hinterher und irgendwie muss ich ja auch noch irgendwie Klausuren schreiben, das alles hinkriegen. Da ist es definitiv schon so, dass ich, glaube ich, auch ab und an mal, um einfach nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, mich mal in ein Spiel gestürzt habe, definitiv. Das glaube ich auch. Also das konnte ich in der Vergangenheit mal definitiv, glaube ich, auch schon mit einem Ja beantworten. Jetzt, gerade derzeit auch schon seit langem nicht mehr. Ich glaube, es waren noch mal so Einzelfälle von so einzelnen Tagen, wo man sich einfach eher schlecht fühlt. Keine wirklich anhaltende Zeit, aber ja, ist bestimmt auch schon mal vorgekommen, aber sehr eigentlich. Mal schauen, wie es dann wird, wenn ich auf der Jobsuche bin, vielleicht. Vielleicht kriegen wir dich da alle nicht mehr zu Gesicht. Rufe ich dich an und sag, hey, Joe, wie läuft die Jobsuche? Was, Jobsuche? Da will ich nicht drüber reden. Ich bin doch schon in der Gilde. Man, lass mal lieber über Witcher 3 reden. Letzter Punkt. Der neunte Punkt. Gefährdung beziehungsweise das Verlieren von Möglichkeiten, also von positiven Möglichkeiten oder Beziehungen. Hast du schon mal Beziehungen, hast du schon mal ja, wichtige Beziehungen in deinem Leben riskiert oder verloren oder eben einen Job, eine Bildungsmöglichkeit, eine Karriere, nur weil du gespielt hast? Das ist ja auch so relativ typisch, was man ja. da eben mit verbindet. Man vernachlässigt seine anderen Kontakte und tut nur noch das, wonach man süchtig ist. Klassisch so glücksspielermäßig halt, ne? Ruft nicht mal bei seiner Familie an, ignoriert alles andere irgendwie, lässt seinen Job schleifen und sowas, weil man das Gefühl hat, man muss immer weiter spielen. Nö. Hast du das schon mal so empfunden? Nö. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ich habe schon aus anderen Gründen auf jeden Fall Beziehungen verloren, aber definitiv nicht, weil ich das Gefühl hatte, jetzt will ich spielen und habe keinen Bock, mich mit dir zu beschäftigen. Ich glaube tatsächlich, was am meisten zutrifft und was, glaube ich, auch so dieser entscheidende Faktor ist, und das beziehe ich jetzt weniger auf so dieses klassische Untersuchungsfeld, über das wir jetzt gleich auch noch reden werden, nämlich junge Erwachsene und Jugendliche, sondern hauptsächlich auf Studenten. Ich habe das Gefühl, da ist die Gefährdung tatsächlich relativ groß. Ich glaube, da gibt es tatsächlich einige Leute, bei denen das zutreffen könnte. Ich persönlich habe es nicht so gehabt. Ich habe in der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich angefangen, auch World of Warcraft zu spielen. Das heißt, ich habe schon viel Zeit auch damals verbracht mit World of Warcraft. Ich war da wirklich fast jeden Abend online. Aber ich habe mein Pensum in der Uni trotzdem erfüllt. Also Uni und so weiter, das war nie ein Problem. Ich meine, ich glaube, das, was ich auch meistens mitbekomme, ist dann sowas wie, keine Ahnung. Aber das sind dann Sachen, wo ich dann von vornherein sage, das funktioniert nicht. Kumpels von mir, die gerne spielen, die dann Probleme mit ihrer Freundin hatten, weil die gar nicht damit einverstanden waren, sowas, wo ich dann sagte, naja, weiß nicht. Das passt halt einfach grundsätzlich nicht zusammen. Ja, also ich habe das Gefühl, dass tatsächlich irgendwie so, ich kann das durchaus nachvollziehen, ich habe das schon so erlebt, dass halt Leute in ihrem Studium nicht vorangekommen sind, weil zu viel gespielt haben und dann mal ein Silvester wiederholen mussten. Auch Leute, die abgebrochen haben, deswegen, die gesagt haben, ich habe einfach zu wenig Zeit ins Lernen gesteckt und zu viel. Ich habe jetzt die Freizeit, ich bin nur noch auf mich selbst gestellt, ich kann selbst entscheiden, wie viel Zeit ich investiere. Und ich entscheide mich dazu zu spielen. Dann muss man natürlich auch immer noch wieder einschränkend sagen, es gibt bestimmt auch einfach Leute, zu denen passt einfach die Freiheit eines Studiums auch nicht. Ich kenne definitiv Kumpels von mir, bei denen ich weiß, sie sind nicht unbedingt gescheitert, weil sie Videospiele gespielt haben, sondern weil die Art und Weise des eigenständigen Lernens eines Studiums ihnen nicht unbedingt gelegen hat. Die, wenn sie nicht Videospiele gespielt hätten, wahrscheinlich zu der Zeit Filme geguckt hätten oder sowas, die einfach allgemein sich schwer überwinden können, zu lernen zum Beispiel, oder eigenständig was zu tun, ohne direkten Druck zu verspüren. Das gibt's definitiv, da würde ich dann aber wiederum sagen, das ist wieder so ein schwierig, das auf Videospiele zu beziehen. Ja, jetzt haben wir die neuen Fragen durch und ich glaube, man merkt auch schon an der Diskussion, die wir jetzt gerade darüber hatten, dass es tatsächlich auch relativ schwierig ist, tatsächlich jetzt mit diesen neuen Fragen, ohne die noch weiter irgendwie in irgendeiner Form auszuformulieren oder zu verändern, da einen Katalog zu erstellen. Ich glaube, oft genug kann man Ja antworten, ohne dass es was mit Sucht zu tun hat. Oft genug kann man Nein antworten und ist vielleicht trotzdem süchtig, das ist wahrscheinlich weniger das Problem, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich auch manchmal Ja sagen konnte, ohne das Gefühl zu haben, dass tatsächlich ein Ausdruck von Sucht ist. Letztendlich ist das, deswegen sind es ja ein Fragenkatalog, normalerweise würdest du wahrscheinlich erst bei 6 Ja's oder so irgendwann anfangen. Zum einen das und zum anderen ist ja auch deswegen so, dass sie gesagt haben, das sind unsere neuen Charakteristika, unsere neuen Kriterien. Das wäre möglich und das ist jetzt aber immer noch offen zur Debatte. Deswegen steht es ja auch genau in dem Bereich des Manuals eben, des DSM-5, weil eben darüber diskutiert werden soll, weil es eben besprochen werden soll. Da gibt es auch eine sehr, sehr angeregte Diskussion auf jeden Fall drüber. Da gibt es schon einige Verbesserungsvorschläge. Gerade meinen einige, man muss konkreter werden. Man müsste zum Beispiel beim ersten Punkt sagen, mit der Beschäftigung, wie viel, ne, verbringst du viel Zeit am Tag, über Spiele nachzudenken, auch wenn du nicht spielst. Da muss man, glaube ich, einfach auch Zahlen dran binden. Da muss man irgendwie das Ganze einschränken. Ich meine, ja, ich verbringe Zeit damit. Viel würde ich persönlich nicht sagen, aber keine Ahnung, ein Süchtiger würde wahrscheinlich auch nicht sagen, viel ist halt relativ. Viel. Richtig. Und das ist dann halt schwierig. Ja, das ist jetzt so ein bisschen quasi so die Forschungsgrundlage dazu. Das ist das, was derzeit die aktuellste Debatte quasi ist. Das ist das, so nah sind wir derzeit ungefähr dran, um das wirklich tatsächlich als eigenständige Diagnose auch zu etablieren im psychologischen Bereich. Wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, gibt es da einige Probleme. Wir haben es gerade schon angesprochen. Es gibt zum Beispiel die grundlegende Frage, ist es überhaupt so, dass man Videospielsucht als eigene Krankheit etablieren muss und möchte? Ist es nicht vielleicht eher so, dass Videospielsucht tatsächlich auch eher ein Side-Effekt von anderen psychologischen Krankheiten ist? Ist es vielleicht auch so, dass es zum Beispiel, wie viele Leute auch bisher gesagt haben, nicht unbedingt eine richtige psychologisch erklärbare Sucht ist, gerade weil eben Entzugserscheinungen sehr, sehr selten sind bei Videospielen. Die meisten Leute, die eben davon reden, die haben keine klassischen Entzugserscheinungen, die man mit fast allen Süchten verbindet, selbst mit zum Beispiel so eben auch psychologisch psychologischen Abhängigkeiten wie Glücksspielsucht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der beste Vergleichspunkt, weil es eben da keine körperliche Abhängigkeit mit Substanzen gibt, keine Veränderungen im Körper gibt, sondern rein psychologische Abhängigkeit. Es gibt durchaus Entzugserscheinungen bei Glücksspielsüchtigen. Bei den meisten Videospielsüchtigen, solche, die man solche quasi wirklich dann auch genannt hätte, gibt es immer den schweren Punkt, die Sucht anzuerkennen. Es gibt den schweren Punkt, aufzuhören, aber die wenigsten von ihnen haben tatsächlich danach Symptome von Entzug. Die meisten halten es relativ lange durch und kehren vielleicht irgendwann zurück. Es gibt durchaus Relapses, aber viele Leute sind relativ schnell raus und viele Leute sind dann auch so, dass sie, und das ist auch zum Beispiel ein ganz krasser Unterschied, wie es in der Literatur beschrieben wird, viele spielen auch daher nach weiterhin, nur halt eben nicht mehr obsessiv. Und das ist ja ein krasser Unterschied. Klassisch kennen wir es natürlich bei körperlichen Abhängigkeiten, wo das gar nicht geht. Ein Alkoholiker, der selbst 20 Jahre später wieder Alkohol trinkt plötzlich, der könnte tatsächlich einen Rückfall haben. Und auch ein zum Beispiel psychologisch Abhängiger, der glücksspielsüchtig ist, wenn der dann plötzlich wieder anfängt, Lotto zu spielen, kann das durchaus sein, dass er zurückrutscht. Wohingegen es fast bei niemandem wirklich tatsächlich der Fall ist, dass diese Leute wieder zurück in eine Videospielsucht rutschen. Im Normalfall sind es halt eben sehr spezifische Umstände, die auch dazu führen. Zum Beispiel unglücklich im Job, in einer neuen Stadt gelandet, wo man noch niemanden kennt, ein Studium, das nicht gut zu einem passt. Eben diese ganzen typischen Faktoren, die eben dann deswegen auch Online-Rollenspiele eben so süchtig machen. Also süchtig machen quasi auszeichnen. Das ist ja eben quasi gerade der Punkt. Das, was viele Leute eben sagen, was der große Punkt bei Online-Rollenspielen ist, warum wir eben über speziell die diskutieren müssen, ist eben diese Gratifikation, die man in Online-Rollenspielen sehr, sehr schnell erleben kann. Eben diese, das quasi sekundäre Belohnungssystem, das neben dem eigenen echten Leben existiert, das einem so befriedigend vorkommt, dass man eben komplett darin versinken kann. Dass man seine komplette alltägliche Befriedigung, die man eben aus Anerkennung, aus Freundschaften dergleichen ziehen kann, dass man die komplett in die virtuelle Welt verlagert. Und die virtuelle Welt ist ja auch dafür ausgestattet, sogar perfekt dafür ausgestattet, um eben genau das zu bieten. Wir haben über Warcraft schon speziell geredet, über World of Warcraft. Diese ersten 10, 15, 20 Level, die man in Warcraft bestreitet, damals schon, heute wahrscheinlich ist es noch wesentlich mehr gestreamlined, aber selbst damals war das schon unglaublich befriedigend. Du bist sehr schnell vorangekommen, es regnete Erfahrungspunkte, schnell hast du neue Fähigkeiten gekriegt, du hast neue Ausrüstung gekriegt, du hast Erfolgserlebnisse gehabt, die am laufenden Band kamen, sodass du am Anfang super hooked warst. Es hat dich die ganze Zeit irgendwie belohnt, dass du dieses Spiel gespielt hast. Und so funktioniert das echte Leben halt nicht. Du kommst nicht in den Job und hast die ersten 2 Stunden den Spaß deines Lebens, weil alle die ganze Zeit auf die Schulter klopfen und sagen, wow, du machst es zum ersten Mal, Mann, machst du das gut. So funktioniert das echte Leben sowas wie, keine Ahnung, du machst zum ersten Mal Kaffee und kriegst ein Achievement, Kaffee gekocht. Richtig, genau. Ja, können Sie mal Kaffee für uns kochen? Wow, das ist der beste Kaffee, den ich hier probiert habe. Meine Güte, du machst dich schon so gut hier. So funktioniert das echte Leben halt nicht. Aber Spiele funktionieren so und die müssen auch so funktionieren. Das ist halt der Grund, warum man motiviert ist, die Spiele sind natürlich in dem Sinne planbar. Du weißt genau, okay, in dem Zeitpunkt habe ich Level 50. Wenn ich Level 50 kann ich das machen. Probier das mal im echten Leben. Sondern, okay, in 3 Tagen werde ich eine Freundin haben. 2 Jahre später werde ich heiraten. Und ja, dann werde ich genug Geld für ein Haus haben auf jeden Fall, weil ich kann ja farmen wie noch was. Richtig, genau. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Es gibt extrem viel Struktur in diesen Online-Rollenspielen. Es gibt extreme Planbarkeit. Es gibt wenig Unvorhersehbares. Du rennst dich plötzlich ein Problem, das du nicht lösen kannst. Im Normalfall ist es ein sehr gestreamliner Prozess. Wahrscheinlich. Und dann ist es auch wieder egal. Dann kann dir jemand anders helfen. Also nichts in Online-Rollenspielen lässt sich tatsächlich irgendwie nicht lösen. Also weißt du, stehst nie vor einem unlösbaren Problem. Und das ist es ja auch tatsächlich. Darum geht's ja auch. Und deswegen wurde auch schon vor einigen Jahren tatsächlich eben gefordert, und das ist jetzt eben so ein bisschen der Punkt, wir werden immer noch wieder, glaube ich, auf die Grundlagen zurückkommen. Ich will das jetzt nicht so weit ausführen, weil ich das Gefühl habe, ich habe schon ein bisschen zu viel drüber geredet, aber wir gehen jetzt vielleicht ein bisschen in diesem Punkt eben der Auswirkungen auf uns Spieler eben auch. Und es ist nämlich ganz konkret eben, dass vor einigen Jahren eine Studie vom Kriminologischen Institut in Niedersachsen gemacht wurde. Da ging es eben darum, dass das erste Mal in einem sehr großen Rahmen, das war die größte Stichprobe bis zu dem Zeitpunkt, das ist glaube ich fast bis heute, wurden über 15.000 Neunklässler befragt, sowohl Jungen als auch Mädchen, zu ihrem Spielekonsum. Damals wurden eben die Suchtkriterien der WHO angewandt, wo man sagen kann, das Ergebnis, was jetzt dabei rauskommt, ist dann eben dem Moment schon wieder irrelevant, weil eben diese Kriterien wahrscheinlich nicht wirklich anwendbar sind für diesen Bereich. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir groß über die Ergebnisse davon diskutieren wollen, was da jetzt rein in Prozentzahlen rausgekommen ist, wer jetzt denn da süchtig ist oder nicht. Interessant ist vor allem das, was sie dann danach formuliert haben, weil eben dieses Institut auch gleich das Ganze mit konkreten politischen Forderungen verbunden hat, was vielen Spielern damals aufgestoßen ist. Ich weiß, dass ich kann mich noch daran erinnern, als das damals rausgekommen ist, war ich auch ziemlich ungehalten ein Stück weit darüber, dass sie das gleich eben so konkret mit Forderungen verbinden. wie das eigentlich eher unüblich ist für derartige wissenschaftliche Abhandlungen, die im Normalfall eigentlich eher Daten liefern und die Politik kann dann daraus was machen. Aber was ganz interessant war, war, dass sie eben gesagt haben, dass es sehr wichtig wäre auch, dass man eben diese ganzen Kriterien und beziehungsweise diese ganzen Faktoren in eine Bewertung des Spiels an sich mit einfließen lässt, und zwar konkret in die USK-Freigabe. Es ist ja zum Beispiel so, dass in China grundlegend Online-Rollenspiele erst ab 18 sind. Beziehungsweise ohne Einschränkungen ab 18 erst gespielt werden können. Davor gibt es krasse Einschränkungen eben dafür. Der Zeit lang war es auch so, dass man eben seine Passnummer angeben musste, um überhaupt zu beweisen, dass man 18 ist, dass man eben unbegrenzt spielen konnte, so ein Online-Rollenspiel. Und auch andere Länder sind da ja relativ hinterher. Südkorea auch ganz krass, die halt ganz klar sagen, dass Abhängigkeit wichtig sein muss für die Entscheidung, ob wann ein Spiel freigegeben ist. Ganz prominent natürlich da StarCraft-Beispiel. Ich glaube, die kennen wir alle. Der junge Mann, der, glaube ich, 50 Stunden am Stück gespielt hat und dann einfach bewusstlos umgefallen ist. Es gibt ja auch schon Leute, die dabei gestorben sind an Erschöpfung und dergleichen. Also ich glaube, in Korea, glaube ich, kennen wir da alle schon irgendwie ein paar Beispiele. Das muss ich sagen, Korea und China sind natürlich auch diese zwei Online-Spielzentren. Ja. Ich glaube, in Japan ist das zum Beispiel kein großes Problem, obwohl Japan ja eine lange Geschichte mit Videospielen hat. In der Tat, ja. Und da merkt man halt auch eben wieder, dass das eben die krassen Auswirkungen tatsächlich sich da sehen lassen. Aber genau, dann ist halt die Frage gewesen, also konkret wurde eben von denen gefordert, dass man das Suchtpotenzial eines Spiels in die USK-Wertung mit einfließen lässt. Wie ist zum Beispiel die Levelspanne angesehen? Ist es darauf ausgelegt, dass du über mehrere Monate hinweg, also eine sehr lange Zeit im Spiel spielen musst, um das Maximallevel zu erreichen? Ist es zum Beispiel darauf ausgelegt, dass du mehrere Stunden am Tag spielen musst, damit es sinnvoll quasi nutzbar ist das Spiel. Ich meine, gerade World of Warcraft ist ja deswegen so erfolgreich gewesen, weil man das Gefühl hat, man kann es sehr casual spielen. Auch nur wenig Zeit investieren pro Woche und trotzdem einigermaßen vorankommen. Aber trotzdem ist das klassische Prinzip von Online-Rollenspielen, Zeitinvestition ist wichtiger als Skill ein Stück weit auch. Du musst Zeit investieren, um deinen Charakter aufzuleveln. Gear ist fast immer wichtiger als Skill. Das bedeutet, in dem Moment ist ja einfach die Zeitinvestition wichtig, nicht das Können quasi. Da gab es noch ein paar andere Faktoren, die von denen damit reingenommen wurden. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber konkret ging es eben darum, sollte die USK auf Suchtpotenzial prüfen? Sollte es möglich sein, dass eben ein Online-Rollenspiel auch ab 18 freigegeben wird, weil man einem großes Suchtpotenzial bescheinigt quasi? Es hat natürlich sofort wieder sehr viel Kritik gegeben, auch berechtigt. Viele Leute haben gesagt, das ist so in der USK nicht vorgesehen, nicht möglich. Die USK kann nicht über ein einzelnes Spiel über Monate hinweg testen. Die USK kann vor allem auch keine Empfehlungen ausgeben, zwei Wochen nachdem das Spiel draußen ist, wenn sie erstmal feststellen können, was jetzt genau in dem Spiel konkret passiert. Genauso wenig wie die USK qualitativ prüft. Die USK kann nicht prüfen und abschätzen und sagen, das Spiel wird wahrscheinlich erfolgreich, deswegen sind diese Punkte relevant, deswegen wird es ab 18 sein. Ein Online-Rollenspiel, das keine große Community hat, funktioniert schon wieder fast nicht mehr. Ein Online-Rollenspiel macht kaum süchtig, wenn du nur 100 Leute hast, die es spielen. Alle diese 100 Leute werden in kürzester Zeit wahrscheinlich das Interesse verlieren und aufhören zu spielen. Das heißt, Suchtpotenzial ist ja auch sehr von der Qualität des Produktes abhängig, sehr von der Community abhängig. Das alles kann die USK nicht einschätzen. Und dann wurde logischerweise gefordert, naja, wenn das der Fall ist, einzige logische Möglichkeit, Online-Rollenspiele allein wegen dem Potenzial ab 18 freigeben. Und das ist natürlich wieder eine sehr schwierige Diskussion, ob man das machen möchte. Also würdest du zum Beispiel sagen, das ist gerechtfertigt und sinnvoll, einfach ab 18 freigeben und damit so ein bisschen die Jugend einfach pauschal schützen? Jetzt mal ganz einfach abgesehen, dass Jugendliche immer einen Weg finden werden, ja, das zu spielen. Ich würde sagen, nicht unbedingt. Ich weiß, wie du das siehst, aber ich denke, USK, was die USK macht und Altersbeschränkungen, ich meine, ich möchte jetzt diese Büchse der Pandora nicht aufmachen komplett, aber ist schon wichtig, dass Jugendliche vor bestimmten Inhalten geschützt in Anführungszeichen werden. Aber ich denke, bei sowas wie Suchtpotenzial, MMOs und so weiter, da sehe ich dann auch immer so, da nehme ich auch ein bisschen immer so die Eltern so in die Verantwortung. Ja. Dann auch dahingehend dann darauf zu gucken, was ihre Kinder konsumieren und sich dazu informieren, was für Spiele ihre Kinder eben spielen und dahingehend dann auch Grenzen setzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt pauschal so einfach löst, weil ich einfach sage, okay, ab 18, wir machen dieses Spiel ab 18, vor allem, weil wir auch schon mal geredet haben, das Gefühl haben, dass nicht unbedingt einfach nur eigentlich nur Jugendliche, also unter 18 Jahren jetzt die Hauptopfer, in Anführungszeichen, von Videospielsucht sind, sondern vor allem auch natürlich Leute, die halt studieren, die natürlich dann per Definition schon älter sein müssen als 18. Deswegen weiß ich nicht, ob das... Ja, ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also ich meine, einerseits ist es durchaus richtig, andererseits könnte ich jetzt so als Devil's Advocate quasi so auch, könnte man natürlich auch argumentieren und sagen, Das stimmt zwar, aber gleichzeitig trifft es natürlich dann auch, also die Argumentation zum Beispiel mit den Eltern, auch auf alles andere zu. Bräuchte es dann überhaupt quasi die USK? Und deswegen habe ich ja gesagt, ich möchte die Büchse der Pandora nicht aufmachen. Richtig, ich würde es auch nicht ganz, aber nur quasi im Sinne des Arguments quasi zu sagen, klar, die Eltern müsste man in Verantwortung nehmen, gleichzeitig müsste man das bei sexuellem, pornografischem oder Gewalt beinhaltenden Inhalt eben ebenfalls tun. Dann müsste man genauso sagen, naja gut, wenn sie überprüfen müssen, wie lange ihre Kinder eben dieses Spiel spielen, dann müssen sie auch überprüfen, was ihre Kinder eh konkret spielen. Das ist ja das große Problem. Und wie du schon gesagt hast, Kinder finden eh einen Weg. Wenn die quasi simulieren wollen, dass sie nebenher noch Hausaufgaben machen und irgendwas anderes machen, können die trotzdem 3-4 Stunden am Schreibtisch sitzen und quasi ihr Online-Rollenspiel spielen. Ich bin definitiv auch jemand, der sagt, es ist ganz wichtig, dass wir mehr Aufmerksamkeit in dem Bereich haben. Und ich glaube auch, dass es zumindest eine pauschale Aufmerksamkeit in Zukunft geben wird mit einer neuen Generation von Eltern, die eben so wie wir mit diesem ganzen Medium aufgewachsen sind, die ein anderes Verständnis dafür haben. Ich glaube, dass tatsächlich dieses typische, keine Ahnung, Kinder machen am PC alles Mögliche, chatten mit Fremden, gucken sich Pornografie an und kriegen ein völlig falsches Bild der Welt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es halt eben wie kaum Kontrolle quasi von Seiten der Eltern gibt. Das würde bei mir nie passieren. Genauso wie ich nicht einfach davon, ob unsere Eltern unsere Browser History sich mal angeguckt haben oder nicht. Richtig, stimmt, genau. Ja, das ist halt auch so eine Sache, das ist halt irgendwie, ich glaube tatsächlich, bei mir gibt's einfach ein grundlegendes Verständnis, eine grundlegende Wahrnehmung davon. Ich weiß, was ein Smartphone kann. Ich drücke das meinem Kind nicht einfach in die Hand und sage, mach einfach mal und wundere mich dann darüber, dass es im Nachhinein, was ich für verrückte Sachen im Internet macht. So wird es nicht funktionieren mit meinen Kindern, weil ich einfach ein Bewusstsein dafür habe, wie die Technik heutzutage funktioniert. Von daher ist es vielleicht auch eine Generationfrage, aber grundlegend, ich bin gar nicht mal so richtig krass abgeneigt gegen diese pauschale ab 18 Freigabe. World of Warcraft ist ab 12. Derzeit, die meisten Online-Rollenspiele sind ab 12. Ich wüsste nicht tatsächlich, warum man, selbst wenn man es jetzt ohne Sucht betrachtet, Online-Rollenspiele kosten sehr viel Zeit, sie erfordern soziale Kompetenz. Das ist jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung. Das kann ich nicht argumentativ verstärken, aber jeder von uns kennt das. Es gibt nichts Schlimmeres als 12-Jährige in der Online-Community. Ich war mit 12 auf jeden Fall auch ein dummer Idiot. In der Hinsicht, 100% waren wir alle. Und das ist auch in Ordnung so. Das müssen wir auch sein dürfen, aber die Anonymität des Internets muss dafür nicht zur Verfügung stehen, finde ich. Ich finde es nicht besonders wichtig und schlimm. Ich habe mit 12 Jahren kein Online-Rollenspiel gespielt und ich bin im Nachhinein weder glücklich noch unglücklich. Ich glaube, ich hätte es nicht groß vermisst. Die Art des Spiels, des Online-Rollenspiels, die Art, wie man Zeit investieren muss, die Art der sozialen Interaktion, die Art, wie man dieses Spiel spielt, habe ich auch unabhängig von Sucht das Gefühl, ist nicht unbedingt für 12-Jährige geeignet. Genau wie ein Europa Universalis, auch wenn es ab 12 freigegeben ist, nicht für. Ja gut, das ist. Ich weiß nicht, ob wir haben wir schon mal über Altersbegrenzung gesprochen? Nicht wirklich ausführlich, ne. Müssen wir jetzt auch nicht. Das ist ja eben so die Sache. Die USK bewertet natürlich erstmal anhand von Gewalt und Sexualität. Ist glaube ich so. Egal, ja. Jede Prüfungsgruppe hat da so andere. Foki, sage ich mal, also ESRB in Amerika, rated anders als die PEGI oder eben die USK. Aber letztendlich sind wir uns ja alle einig, dass es bestimmte Spiele gibt, wo auch jeder sagen will, naja, das Spiel ist halt, bei FIFA ist halt 0, aber ja. Kein Kind zwischen 0 und 6 kann dieses Spiel spielen. Also. Ja, klar. Natürlich. Ich meine, natürlich, das war jetzt auch ein hinkender Vergleich mit Europa Universalis, weil das nicht spielbar ist, wohingegen World of Warcraft sehr wohl spielbar ist. Aber ich habe das Gefühl, gewisse Dinge muss auch ein Kind nicht unbedingt spielen. Deswegen, ich hätte nichts dagegen, wenn es ab 18 ist. Aber klar, und das ist letztendlich dann wieder das eigentlich wichtige Argument. Ich habe nicht das Gefühl, dass es tatsächlich dem Problem hilft. Wie du schon gesagt hast, betroffen sind auch meiner Meinung nach nicht unbedingt nur Kinder und Jugendliche. Gerade weil die eben im Haus ihrer Eltern wohnen, im Normalfall, weil die eben eine Autoritätsperson haben, die auch ein Stück weit überwacht, was sie tun, ist da, glaube ich, die Gefahr, dass die eine richtige krasse Sucht abschmieren, zumindest geringer als bei jemandem, der komplett. Ja, also ist auch gleich vorbei, aber die Chance ist auf, oder beziehungsweise die Gefahr, habe ich das Gefühl, ist geringer und kleiner als bei jemandem, der eben in einem neuen sozialen Kontext alleine in der Wohnung wohnt und keiner der Aufsichtsperson hat, der für sich selbst verantwortlich ist, aber gleichzeitig noch nicht wahnsinnig viel vom Leben gesehen hat und noch keine Routine hat in seinem Alltag, auch im Umgang mit neuen Menschen und so ein Kram, weil das bisher nicht musste, weil er wahrscheinlich an einem Ort aufgewachsen ist, seine Schule da gemacht hat und immer mit denselben Freunden rumgehangen hat. Aber ja, das wollte ich. Ich glaube auch vor allem MMORPGs in dem Sinne, also World of Warcraft, ich meine, es kam jetzt vor ein paar Tagen die Nachricht rein, dass sie von den 10 Millionen Subscribern jetzt doch nur noch wieder 7,1 haben nach dem letzten nach der letzten Expansion. Und ich habe das Gefühl, MMO ist jetzt auch als Genre jetzt nicht dieses große Ding mehr ist, wo ich das Gefühl habe, dass die meisten Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren jetzt irgendwie da immer noch ganz viele von denen dazustoßen. Ich glaube, das größte Problem ist sowas wie LOL oder Dota. Und LOL und Dota, weiß nicht mal, ob das irgendwie gerated ist. Ja, hat das ist es. Also das muss mittlerweile gerated sein. Ursprünglich war es ja so, vor, weiß ich was, 5-6 Jahren auch noch, dass ja sowieso nur von der USK gerated wurde, was als Packung im Laden stand. Da war halt der digitale Markt noch so klein, dass die USK, glaube ich, damals noch nicht keine großen Gedanken darüber gemacht hat. Zumal es ja auch fast unmöglich ist, das ganze Internet zu testen. Ich meine, hallo, jede Minute erscheinen wahrscheinlich 100 neue Spiele im Internet. Aber ich glaube, so gerade die großen Vertreter werden mittlerweile auch getestet. Ich sehe es gerade, LOL ist USK 12. Genau, sowas wie LOL, sowas wie Runes of Magic. Diese ganzen Free-to-Play-Online-Rollenspiele sind ja nichts anderes. Die stehen auch nicht im Laden. Theoretisch würde die nach dem alten Standard die USK auch nicht testen, aber musst du natürlich. Wobei es natürlich da auch immer noch viel ein bisschen schwieriger ist. Ich meine, du kannst dir einfach den League of Legends Client runterladen. Ich glaube, du musst, glaube ich, dein Geburtsdatum ein, weil es hat dieses klassische, oh, du willst dieses Video auf GameTrader sehen, gib dein Geburtsdatum ein. Ach, irgendwas 1911. Punkt. Ja, richtig, genau. Ich bin am 1. Januar 1910 geboren. Natürlich, das stimmt auf jeden Fall, aber es wird auf jeden Fall geprüft. Auch das ist natürlich wieder die nächste Frage, auch das muss sich vielleicht in Zukunft ein Stück weit auch nochmal verändern. Aber ich habe halt das Gefühl, und gerade das ist ja das Interessante daran, das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen, überspringen wir ein paar Punkte, vielleicht kommen wir auf die nachher noch zurück, aber wir müssen eh ein bisschen zusehen mit der Zeit. Aber das Interessante daran ist dann ja auch wieder, dass ich behaupten würde, da verhält es sich ja auch ganz anders. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass eben diese Art der Belohnung, diese Art der Motivation, die ein Online-Rollenspiel eben hat, ist ja auf eine sehr widerstandslose Art und Weise eingerichtet. Ein WoW will dich belohnen, ohne dass du viel dafür tun musst. Ein WoW belohnt dich, ohne dass du viel dafür leiden musst. Auch wenn natürlich WoW seine Frustmomente enthält, ist es doch schon so, dass du von einem kleinen Mini-High zum Mini-High gehst. Dass du immer wieder schöne Ausschüttungen von Dopamin hast und dann einfach wieder 10 Minuten weiterspielst und dann kommt die nächste kleine Belohnung. Das heißt, auch wenn es Grinding gibt, auch wenn es Frust in dem Spiel gibt, ist es doch darauf ausgelegt, dass es möglichst gering ist. Wohingegen ein League of Legends, das als reines PvP-Spiel funktioniert und auch vor allem nicht einen Spielfluss hat wie World of Warcraft, indem du einfach über Stunden hinweg graduell ansteigend im Schwierigkeitsgrad einfach vor dich hinspielen kannst, sondern das unterteilt ist, wie wir auch vorhin zum Beispiel an Counter-Strike hatten, in einzelne Partien, die immer wieder bei Null starten. Und die einzige quasi, der einzige bleibende Belohnungsfaktor ist eben quasi dein Profil. Dann ist es, also natürlich gibt es auch da bestimmt Leute, die darauf hängen bleiben, aber ich habe das Gefühl, zumindest ist dann der Sog oder die Gefahr ist geringer, weil es eben mit Frustmomenten nicht gerade geizt, weil es dich sehr, sehr schnell auch nerven kann und weil der Anstieg so mühsam ist, dass es genug Leute gibt, die allein deswegen das stimmt schon. Ich glaube aber auch, da muss man wieder sagen, ich glaube, das kommt auch in dem Sinne, du hast generell schon recht, MMOs sind auf jeden Fall in der Hinsicht, in Anführungszeichen, gefährlicher. Aber ich glaube, in dem Sinne kommt es dann auch auf den Typ Spielern. Also ich glaube, wir zwei eher PvE-Orientierte haben immer eher das Gefühl, wir haben es auch schon oft gesagt, LOL war für uns immer dann irgendwie auch immer ein bisschen Stress. Und ich habe immer das Gefühl, wie können diese Leute einfach die ganze Zeit nur LOL spielen? Und andere Leute haben halt das, für die ist das in dem Sinne kein Stress, für die ist halt das, was für uns vielleicht Grinding in einem PvE-Spiel ist. Das stimmt und natürlich, letztendlich zum Beispiel KDA ist in so vielen, also PvP-Form orientierten Spielen halt so, das, was den Leuten gezeigt wird, das ist halt das Gear sozusagen, was wir im World of Warcraft haben, ist halt die KDA in ihrem LoL-Profil. Stimmt so ein bisschen, ja, das stimmt schon. Aber klar, ich glaube generell haben MMOs auf jeden Fall schon mehr Pull-Faktoren, da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber andererseits, ich denke mir halt, LoL wäre das nicht, würde deswegen nicht so explodieren und würde ihre Spielerzahlen so halten. Und dann halt auch Leute haben, die halt wirklich nur LOL spielen, nichts anderes. Ich meine, wir zwar haben die ganze Zeit gesagt, wir könnten nicht nur LOL spielen die ganze Zeit. Also würden wir wahnsinnig davon werden. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber klar, du hast auf jeden Fall recht, definitiv. Ich meine, zum einen, League of Legends beweist, dass es diesen Sog irgendwie hat, weil noch mehr Leute das spielen als World of Warcraft. Natürlich auch, weil es Free-to-Play ist, anders wird es, glaube ich, auch nicht funktionieren, aber ne, trotzdem. Und gleichzeitig ist natürlich auch, wie du auch schon gesagt hast, natürlich auch auf den vom Spieler abhängig, vom Typ Spieler abhängig. Klar, wenn du auf PvP stehst, wenn du diese Auseinandersetzung brauchst, dann ist das natürlich ganz viel befriedigender. Auch ein Battlefield wird das in gewisser Hinsicht wahrscheinlich haben. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass League da diese eine, oder allgemein MOBAs diese eine krasse Ausnahme sind. Wohingegen ich das Gefühl habe, zum Beispiel Shooter oder ein Battlefield oder so ein Kram, die werden irgendwann abgelöst von dem neuen Spiel. Richtig. Die also auch, werden nicht auf die Art und Weise erweitert, wie es zum Beispiel bei League of Legends der Fall ist oder auch bei Online-Rollenspielen, die Free-to-Play sind. Das heißt also, die haben nicht diese krasse Langzeitmotivation, weil irgendwann einfach so ein Endpunkt erreicht ist, wo du alles gesehen hast, alles gemacht hast, du einfach auf zu spielen. Und gerade MMOs oder eben auch sowas wie MOBAs haben das eben nicht. Solange sie erfolgreich sind, wird es weiter neue Champions geben. Es wird in der Balance gearbeitet. Nach jedem Patch spielt sich das leicht anders. Das heißt, es gibt immer was Neues zu entdecken, was ja so ein bisschen fehlt bei so Shootern. Aber deswegen stimmt schon. League of Legends ist da wahrscheinlich so ein Zwischending. Und ich glaube, bei RTS kommt es immer drauf an. Ich meine, StarCraft 1 war deswegen so lang, also weil Blizzard eben ewig braucht, um Sequels zu entwickeln, deswegen war StarCraft auch so lange relevant. Na gut, ich meine, bei StarCraft ist natürlich wieder die Motivation eine andere. Da ist es einfach, du bist nie an einem Punkt angelangt, wo du das Gefühl hast, ich habe jetzt alles vom Spiel gesehen, habe alles getan, was ich tun kann. StarCraft bietet dann halt wieder so eine tiefe Mechanik, dass du das Gefühl hast, ich kann mich immer noch weiter verbessern. Das ist dann natürlich wieder eine andere Art von Motivation, aber die Koreaner hätten sich so lange gespielt, wenn sie nicht immer noch, weißt du, also wenn sie das Spiel nach einem Jahr verstanden hätten und alle würden es auf dem höchsten Niveau spielen, dann wäre das Spiel heute tot. Aber so ist es halt eben nicht. Es verändert sich immer wieder. Es gibt neue Taktiken, es gibt neue Herangehensweisen und dadurch verändert sich auch wieder der Anspruch an die Spieler und es gibt wieder neue Spiele, die plötzlich besser sind und so. Ich würde sagen, wir kommen vielleicht noch ein bisschen zu unseren persönlichen Erfahrungen so zum Abschluss. Da gibt es gar noch hunderte Dinge, die man besprechen kann. Wir müssen uns immer ein bisschen hier am Riemen reißen und ich hoffe, wir haben so zumindest das Wichtigste umrissen. Aber vielleicht noch so ein bisschen persönliche Erfahrung, nachdem wir damit ja auch eingestiegen sind, nachdem wir diesen schönen Fragenkatalog beantwortet haben. Hattest du irgendwann einfach mal, unabhängig davon, ob dieser Fragenkatalog auf dich zugetroffen hat oder nicht, hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass du vielleicht so ein bisschen für dich persönlich definiert als Abhängigkeit? Das ist ja immer sehr schwierig. Ich meine, man ist ja mit solchen Begriffen schnell bei der Hand, auch wenn das natürlich logischerweise keine psychologische Diagnose ist für einen selbst. Aber hattest du schon mal das Gefühl, eben dieses negative Gefühl der Sucht in irgendeinem Kontext von Videospielen, du persönlich? Ich würde eigentlich generell sagen, nein. Wahrscheinlich das Einzige, wo ich dann in irgendeiner Weise, das haben wir vorhin auch schon mal besprochen, wo ich von mir das Gefühl hatte, da ist jetzt so ein Spiel, das irgendwie da ist, ich habe das Gefühl, ich muss zumindest immer wieder mal da an den PC, deswegen ran, war halt O-Game damals, diese schreckliche Zeit. Oh Gott, ja, wer kann sich noch alles an O-Game erinnern? Aber das war halt damals dann auch so, das war halt nicht so, dass ich das Gefühl, das war eher dieses Gefühl von, ich muss in 8 Stunden genau in dem Moment dort sein, aber ich muss nicht lange am PC bleiben. Es war nur dieses, das ist irgendwie immer da. Und da habe ich wieder das Gefühl, es ist wieder ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass es wieder eine Art komisches Spiel war in dem Sinne. Aber ich hatte natürlich Phasen, wo ich viel gespielt habe, aber ich hatte noch nie in einer Weise das Gefühl, okay, ich komme nicht mehr davon weg. Ich meine, ich würde jetzt mal sagen, ich hatte auch Phasen, da habe ich sehr wenig gespielt. Zum einen auch deswegen, weil man dann auch andere Sachen zu tun hatte. Ich habe ja auch eine Zeit dann in der Kindheit da immer wieder andere so Phasen gehabt, dann mal viel gelesen, dann wieder ein bisschen mehr Videospiele gespielt, dann kamen Mangas irgendwann dazu und so weiter. Und erst in den letzten 2 Jahren, so ich würde sagen, habe ich wieder viel mehr gespielt. Und da würde ich auch nicht sagen, dass ich in irgendeiner Weise das Gefühl hatte, dass ich jetzt in irgendeiner Weise süchtig geworden wäre. Deswegen würde ich eigentlich eher sagen, nein. Okay. Ich würde für mich persönlich auch verneinen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ja bei mir auch nochmal vielleicht ein bisschen was anderes ist. Ich meine, du hast ja, und wir haben jetzt ja schon lange und breit darüber geredet, dass quasi Offline-Spiele wahrscheinlich einfach nochmal eine ganz andere Nummer sind und da auch wesentlich weniger abhängig machen vielleicht. Ich meine, da sind wir jetzt gar nicht so krass drauf eingegangen. Hätten wir vielleicht noch machen sollen, aber ich glaube, die meisten Leute werden, glaube ich, auch schon so grundlegend verstehen, wo wir da den Unterschied sehen und warum auch, keine Ahnung, zum Beispiel die APA und die AMA da einen Unterschied sieht. Ich habe zumindest noch von niemandem gehört, der irgendwie von Final Fantasy 7 süchtig geworden ist. So gut dieses Spiel auch in der Community ist. Also ja, stimmt schon. Aber genau, darum geht's ja quasi. Aber ich habe ja quasi im Gegensatz dazu ja meine Phase mit World of Warcraft gehabt, wo ich 2,5 Jahre ungefähr intensiv World of Warcraft gespielt habe, wo ich auch quasi keine anderen Solo-Spiele nebenher gespielt habe, wo ich wirklich eigentlich nur dieses eine Spiel gespielt habe. Ich weiß, dass ich damals Oblivion in der Zeit gespielt habe, weil es rauskam. Und das war's, glaube ich, aus der Zeit, was ich wirklich... Da habe ich wirklich einfach so 2 Jahre lang komplett videospielmäßig alles verpasst, was so gelaufen ist, weil ich WoW gespielt habe. Und trotzdem würde ich sagen, ich hatte tatsächlich keine Phase, in der ich von WoW tatsächlich abhängig war. Ich hatte immer das Gefühl, dass WoW mir eigentlich im Kern nicht so wahnsinnig viel Spaß macht. Da könnte man jetzt natürlich dann wieder sagen, okay, das ist dann ja schon quasi dieser Suchtansatz, eben weil du eigentlich keinen Spaß mehr am Spiel hast, aber es trotzdem spielst. Aber ich glaube, das löst sich jetzt so ein bisschen auf, wenn ich erkläre, warum ich keinen Spaß mehr hatte, aber trotzdem gespielt habe, weil Ich hatte zwar keinen wahnsinnigen Spaß mehr in dem Spiel an sich, aber ich hatte noch Spaß im Spiel. Das waren zum einen soziale Kontakte, die ja dann wieder sehr schnell in dieses Suchtding reinfallen, allerdings soziale Kontakte, die ich nicht im Spiel geknüpft hatte, sondern soziale Kontakte zu meinen Kumpels, die ich aus dem echten Leben kannte, die ich auch im echten Leben noch getroffen habe. Das war für mich also eine Art Kommunikationskanal, das war wie eine regelmäßige Skype-Session, unabhängig vom Spiel, haben wir einfach im Skype rumgehangen. Hätte ich nicht gespielt, hätte ich mit denen trotzdem da rumgehangen, nur war es natürlich schön, dass man auch was zusammen machen konnte. Und der Hauptfaktor, glaube ich, den ich sehr lange hatte, nachdem mir das Spiel mir nicht mehr wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, war das Rollenspiel da. Und das ist natürlich was, etwas, was nichts mit dem Online-Rollenspiel an sich zu tun hat. Ich hätte auch in jedem anderen Spiel Rollenspiel spielen können. Also chatbasiertes Rollenspiel. Aber mir gefiel halt der Rahmen. Ich habe auch damals angefangen, WoW zu spielen, weil ich halt das Warcraft-Universum geliebt habe. Und natürlich hat es mir deswegen auch Spaß gemacht, in dem Warcraft-Universum Rollenspiel zu betreiben. Das heißt also, meine Motivation im Spiel zu sein und auch das Spiel zu spielen war das Rollenspiel, was ich da erfahren habe. Aber ich habe dann noch irgendwann relativ konsequent aufgehört, weil ich gesagt habe, ich habe aufgehört, weil ich nach Japan gegangen bin. Aber ich bin auch danach nicht zurückgekehrt und seitdem auch nie wieder zurückgekehrt, weil ich ganz klar gesagt habe, ich hatte eh eigentlich keinen Spaß mehr an diesem Spiel. Ich bin nur noch fürs Rollenspiel geblieben und jetzt, wo ich einen Grund habe, wirklich zu gehen, gehe ich auch einfach. Und deswegen, glaube ich, hatte ich tatsächlich auch nie diesen Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich süchtig nach einem Spiel, egal ob offline oder online. Aber aus dieser Zeit habe ich eben Kumpels und Bekannte und Freunde. Zum Teil Leute, die ich vorher schon kannte, zum Teil Leute, die ich auch erst da kennengelernt habe, die es von sich selbst ganz klar gesagt haben und von denen ich so aus der Außenperspektive, also als Beobachter, als Betrachter quasi ein bisschen von außen durchaus auch gesagt hätte, die hatten, glaube ich, schon Phasen, in denen sie zumindest suchtgefährdet waren. Das ist ja wieder ganz schwierig. Wir haben noch keine feste Definition dafür. Und ich würde auch nicht einfach von jemandem behaupten, er ist süchtig, wenn er es nicht selber sagt. Aber die Leute, die von sich aus eben gesagt haben, ich glaube, ich hatte schon so eine Phase, wo ich so ein bisschen süchtig war. Wo ich nicht so richtig losgekommen bin. Wo ich einen Großteil meiner Freizeit wirklich dafür geopfert habe, um zu spielen. Nicht, weil ich unbedingt mega viel Spaß dran hatte, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich spiele einfach auch ein bisschen aus Gewohnheit. Wo ich andere Dinge habe schleifen lassen, die ich eigentlich nicht hätte schleifen lassen sollen oder wollen. Dieses Typische, was wir vorhin gesagt haben, diese Einschränkungen. Klar, wähle ich manchmal das Videospiel über dem Treffen mit Freunden, aber nicht, weil es um das Videospiel geht, sondern weil ich keinen Bock aufs Treffen habe. Wohingegen die Leute schon ganz klar gesagt haben, ich habe das Videospiel gewählt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt. Das Videospiel hat mir das Interesse an vielem anderen genommen. Und deswegen, ja, so in meiner persönlichen Erfahrung im Nachhinein war es sehr interessant zu sehen, dass ich eben 2008 aufgehört habe zu spielen, als ich nach Japan gegangen bin. In der kompletten Zeit, in der ich in Japan war, haben meine Kumpels weitergespielt. Als ich zurückgekommen bin, haben sie alle gesagt, hey, hast du nicht wieder Bock anzufangen? Ich habe gleich gesagt, nö, ich bin da raus. Und habe es mir dann nochmal ein bisschen angeguckt, so wie dann so nach und nach die Leute dann aufgehört haben zu spielen. Einer meiner Kumpels hat dann relativ schnell danach gesagt, ich glaube, ich hatte eine Zeit gerade, wo du in Japan warst, wo ich echt doch irgendwie süchtig war. Das hat ihn auch ein bisschen erschreckt, glaube ich, im Nachhinein. Und ich persönlich, mich hat es nicht so krass erschreckt. Und das war eigentlich so im Nachhinein fast doch wieder das Schockierende daran, weil ich gesagt hätte, ich als Außenstehender hätte es auch ein bisschen so gesehen, wenn ich dich manchmal hab reden hören, wenn ich manchmal mit euch gechattet oder skyped habe aus Japan, wenn ich so mitbekommen habe, was ihr so gemacht habt, dann habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, jetzt so langsam wird es ein bisschen schwierig. Bei dem war es allerdings, habe ich immer noch das Gefühl gehabt, so ein bisschen an der Grenze. Ein anderer Kumpel, bei dem hatte ich ganz, ganz, ganz krass das Gefühl, dass der tatsächlich ziemlich weg war aus der echten Welt. Und den habe ich auch getroffen, nachdem ich aus Japan zurückgekommen bin. Ich habe dann auch eine Warnung von einem anderen Kumpel gekriegt, dass der einfach ziemlich versunken ist in der Welt. Und es war auch so. Und der hat sich dann auch gefangen. Und ich glaube, ich habe auch dann, ich weiß nicht, das hatte, glaube ich, nichts damit zu tun, aber ich habe ihn damals auch darauf angesprochen, habe gesagt, ey, das, wir machen uns nicht unbedingt alle Sorgen, aber ne, wir haben irgendwie alle das Gefühl, dass du so ein bisschen abdriftest. Und der hat sich dann auch wieder gefangen, definitiv. Aber der hat auf jeden Fall eine Zeit. Der würde es auch von sich selber sagen, wo er ziemlich weg war von der Bildfläche, wo er sehr versunken war in dieser Welt, wo er auch nicht viel anderes gemacht hat, als das Spiel zu spielen. Auch ganz klassisch, der hat dann mit seinem Studium angefangen, in einer Stadt, wo er kaum jemanden kannte, hat in einem Wohnheim gelebt, hat Lehramt studiert, wo es eh keine Sau überhaupt ansatzweise interessiert, was du machst bis zum Ende des Semesters, bis du deine Klausuren schreibst. Und das ganze Environment war so prädestiniert dafür, in so einem Spiel zu verschwinden, dass es auch einfach wirklich getan hat. Und das sind schon erschreckende Momente, wo man auch das Gefühl hat, man versteht auch, warum das der Fall ist. Man versteht auch in dem Moment, ohne sich damit zu beschäftigen zu haben, was die Wissenschaft erzählt, habe ich damals schon verstanden, warum dieses Spiel so ein Suchtpotenzial hat und warum es einfach auch wirklich konkret süchtige Leute gibt, warum man Berichte darüber liest, wie Leute darüber berichten, wie sie mit ihrer Sucht bei so einem Spiel umgegangen sind. Ich meine, es gab in der GameStar damals mal einen Leserbrief, wo jemand sehr ausführlich und sehr persönlich geschildert hat, unter Anonym, wie er süchtig war, wie er damit umgegangen ist und wie er sich davon erholt hat. Das war schon auch irgendwie erschreckend auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, so meine offensichtlichste persönliche Konfrontation mit dem Thema Videospielsucht. Sonst habe ich, glaube ich, nie mehr in meinem Bekanntenkreis, von dem ich das sagen würde, aber diese Zeit in World of Warcraft war schon für manch einen, glaube ich, krass von meinen Freunden. Und das ist ja auch das Krasse daran, das ist, glaube ich, auch die Hochzeit gewesen. Ich glaube, es ist auch die Zeit, aus der wir heutzutage immer noch uns mit Geschichten speisen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es tatsächlich derzeit konkret noch krass solche Fälle gibt, wie es damals gab. Ich meine, ich bin in dieser Hochzeit von World of Warcraft in dem Spiel gewesen. Ich habe Kumpels gehabt, die genau zu dieser Zeit gespielt haben, wo du 10, 11, 12 Millionen Abonnenten hattest, wo World of Warcraft in aller Munde war, wo die South Park-Folge übrigens, vielen Dank, dass uns da nochmal ein Hörer dran erinnert hat, diese South Park-Folge, die ich schon wieder ganz vergessen hatte über World of Warcraft, die berühmt-berüchtigt war damals, über die wir alle gelacht haben, die wir uns alle angeguckt haben und trotzdem uns auch ein bisschen gefühlt haben, wir fassen uns an die eigene Nase damit. Diese Selbstironie, die man dann auch ein bisschen an den Tag legen musste. Das war diese krasse Hochzeit. Das war diese Zeit von, da war World of Warcraft wirklich stark, da waren plötzlich Online-Rollenspiele in aller Munde wegen WoW. Ja, ich weiß nicht, mein Freundeskreis, ich glaube, das Ding ist, mein Freundeskreis war nie so groß. Also es waren schon hauptsächlich PC-Spiele, aber keine PC-Spiele der Art von, dass sie diese großen alten westlichen Rollenspiele gespielt haben, Baldur's Gate, alles mögliche und dann WoW, sondern es war wirklich eher so, eher Shooter, eher RTS-basiert. Also keiner von in meinem direkten Freundeskreis hat jetzt WoW gespielt. Und ich war eher einer der wenigen, die halt auf der Konsole gespielt haben. Das heißt, für mich war das dann eh komplett irrelevant. Meine Freunde haben dann auch, sagen wir mal, in der Oberstufe, die haben dann alle dann auch eigentlich aufgehört zu spielen. Also es ist dann, glaube ich, in deinem Freundeskreis dann noch ein bisschen länger weitergegangen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass im Laufe der Zeit immer mehr Freunde dann gesagt haben, okay, ich höre jetzt auf im Spiel. Bei mir ging das auf jeden Fall sehr viel früher als bei dir. Ich würde sagen, jetzt aus meinem engeren Freundeskreis, mittlerweile bin ich der Einzige, der noch richtig viel spielt. Aus der Schulzeit zumindest. Dementsprechend habe ich da jetzt persönlich gar keine so großen Erfahrungen. Ich weiß natürlich ein paar Leute aus der Stufe, bei denen wusste man das, dass sie eine Zeit lang auch mal mit WoW Probleme hatten, aber ich hatte sogar eher das Gefühl, in meiner Stufe waren es dann sogar eher mit Online-Poker dann. Das ist ja auch, ja, das ist ja anders als hat einer aus der Stufe auch über Online-Poker irgendwie 40.000 Euro gewonnen oder so, also. Okay. Also deswegen, also so direkte, sehr nahe Erfahrung, damit habe ich jetzt persönlich nicht. Und die anderen Videospiele, die ich jetzt mit meinem Freundeskreis habe, die ich dann oft auch übers Internet an ihm kennengelernt habe, die sind halt auch hauptsächlich Offline-Videospiele, sage ich mal. Und dementsprechend ist das auch nicht so groß. Und du hast auch gerade gesagt, also Final Fantasy XIV ist das erste Mal, glaube ich, dass ich mich richtig intensiv mit einem Online-Rollenspiel beschäftige und es ist auch seit 5 Monaten spiele. Und ich komme trotzdem momentan, hatte ich das Gefühl, klar, jetzt habe ich gerade momentan nicht so viel Zeit, weil ich natürlich mich auf die Prüfung vorbereiten muss. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, okay, wenn ich halt raide, dann bin ich an den 2 Tagen die Woche dann auch da, weil andere Leute sich auch die Zeit nehmen, eben dort zu sein. Und dementsprechend habe ich da momentan schon das Gefühl, dass ich mehr Final Fantasy spiele als alles andere. Aber wenn ich wieder mehr Zeit habe, habe ich auch das Gefühl, dann wird sich das auch wieder die Waage halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als jemand, der eigentlich immer das Gefühl hat, ich muss immer wieder andere Sachen spielen, die ganze Zeit nur Final Fantasy 14 spielen kann. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Stimmt auch, ja. Aber das ist auch wieder ein interessanter Faktor. Das ist ja auch etwas, was wir vorhin gar nicht so richtig erwähnt haben. Ist halt dieses, wie gesagt, das ist so am Rande, waren wir dann immer wieder drauf eingegangen. Aber einer dieser wichtigen Faktoren, die auch Online-Rollenspiele so bindend machen, sind eben die Community. Ist ja auch das Verpflichtungsgefühl, klar, ein Stück weit, ne? Und das ist jetzt ja auch nichts Negatives. In dem Sinne war es ja auch immer so, das habe ich aber im MMO-Dings ja nicht gesagt, weil wir nicht viel Zeit hatten. Aber natürlich hat man als Außenstehender früher immer gesagt, ja, wie kann man denn irgendwie, also wichtige Termine auslassen wegen einem Raid. Wenn du 40 Leute hast und alle 40 Leute haben sich abgesprochen, an dem Abend da zu sein, natürlich bist du dann da. Also im Nachhinein natürlich war das A, ein dummer Gedanke, B, ist natürlich völlig verständlich, dass du sagst, natürlich, es geht nicht nur um deine Zeit, es geht um die Zeit von anderen Leuten. Es geht ja nicht nur darum, ob du das Gefühl hast, es ist jetzt irgendwie schädig oder dumm oder schlecht oder was ich was, sondern da haben sich halt Leute abgesprochen und das ist, und dann habe ich halt das Gefühl, wenn du mit jemandem online etwas absprichst, dann hat das keinen geringeren Wert, als wenn du jemandem in der Realität etwas absprichst. Also Zeit ist immer noch Zeit. Und ja, das stimmt. Es ist aber ein interessanter Punkt, dass du den nochmal bringst, irgendwie, vielleicht ganz zum Schluss würde ich auch ganz gerne nochmal drauf eingehen, ist ja eben sowieso diese grundlegende Idee eben, dass es so verschwendete Zeit ist, dieses klassische Klischee, was wir immer bei Videospielen haben, ne? Du hast natürlich völlig recht an sich. Ich meine, wenn wir jetzt theoretisch sagen, nehmen wir mal was zumindest halbwegs vergleichbar Nerdiges. Wenn du jetzt ein großes Live-Action-Rollenspiel organisierst und sagst, du verabredest dich mit den Leuten irgendwie sowas einmal die Woche, um irgendwie durch den Wald zu hüpfen, dann finden die Leute es natürlich auch abstrus, aber die würden niemals sagen, du kannst doch dafür jetzt keine Zeit opfern. Die würden halt sagen, es ist halt ein merkwürdiges Hobby, aber Also weißt du, was ich meine? Das ist halt dieses so von wegen, ich habe dann einen Termin zu sagen, ich habe einen Termin und treffe mich mit Leuten in der echten Welt, dann ist es scheißegal, was du da machst, auch wenn sie das dumm finden, würden sie immer noch sagen, naja, ist halt so. Aber einen Termin in der virtuellen Welt zu haben, ist für viele Leute so abstrus, dass es halt schon wieder plötzlich da das ganze Verständnis fehlt. Aber Glühnchen, hast du recht, ich meine, zu World of Warcraft Zeit mit 40 Leuten, klar, das geht nicht anders, als wenn man das wirklich tatsächlich mit allen Leuten zusammen organisiert und dann ist da auch ein gewisses Pflichtgefühl tatsächlich. Aber das ist halt eben so das Schwierige auch daran. Dann geht es halt wieder darum, naja, wenn man es wirklich einmal die Woche macht, keine Ahnung, ist das dann wirklich so in Ordnung? Wenn man jetzt tatsächlich irgendwie dafür irgendwelche anderen Dinge opfert, aber andererseits, warum auch nicht? Ich meine, wenn ich mich jetzt einmal die Woche mit einem Kumpel zum Tennisspielen verabrede, bin ich auch 3 Stunden lang. Vor allem ist natürlich auch die Frage, opfere ich denn wirklich was? Würde ich denn in der Zeit denn wirklich 2-mal die Woche dann zum Verein gehen, Tennisspielen gehen? Natürlich nicht. Also, ja, klar. Das ist dann auch so eine Sache und letztendlich ist es ja auch, ich meine, klar, in Final Fantasy 14 haben wir jetzt nur eine Crew von 8. Ich meine, das ist halt kein Vergleich zu 40. 8 ist halt, keine Ahnung, Couch-Coop mal 4. Ja. Und trotzdem würde ich halt immer noch sagen, das habe ich beim MMO-Thema ja auch nicht mehr hingekriegt, aber zu sagen, warum MMOs in dem Sinne so faszinierend ist halt, als wir, also ich, die Hörer wissen ja mittlerweile, dass wir zwei ja große Coop-Fans sind. Und letztendlich habe ich ja das Gefühl, zu 8 so ein Content zu machen, ist ja nichts anderes als Extended Coop eigentlich. Und ja, dementsprechend, so eine Art von Koordination hatte ich natürlich dann auch nicht, dass ich das Gefühl, naja, ich kenne halt ich und Manny zusammen und das ist halt eins, also zwei Leuten Sachen zu koordinieren, ist halt bei weitem nicht so schwierig, wie 8 Leute auf einem Feld zu koordinieren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es mit 40 gewesen ist damals, aber ich habe schon das Gefühl, ja, das ist auch eine neue Art der Erfahrung und ja, aber letztendlich würde ich halt auch mal sagen, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, vielleicht geht es ein bisschen zurück, ich meine, mittlerweile kann man glaube ich auch sagen, ich habe eine Skype-Verabredung, aber da würde ich immer noch sagen, haben die Menschen immer das Gefühl, okay, das ist halt eine reale Person, mit der du da redest, aber da habe ich trotzdem das Gefühl, naja, die Spieler in Rollenspielen sind auch reale Personen, das sind keine Bots. Ist halt schwierig, ich meine, irgendwie ein Stück weit müssen wir natürlich auch immer noch, ich habe das Gefühl, ich kämpfe auch, obwohl ich ja sogar schon das Gefühl habe, ich bin relativ frei von solchen Sachen, habe ich trotzdem das Gefühl, klar, ich kämpfe auch manchmal im Grundverständnis immer noch mit Stereotypen, auch in meinem Kopf, was Videospiel angeht. Eben gerade erst, als ich das gesagt habe, habe ich mir wirklich auch persönlich bewusst gemacht, wie abstrus es eigentlich ist, dass wir das unterschiedlich bewerten, ob wir uns mit Leuten online treffen oder nicht, als soziale Interaktion, als soziales Treffen, als, ne, als einfach ein Treffen mit Freunden, ist ja egal, ob man das online tut oder nicht. Ich meine, ich spiele seit Jahren mit 2, 3 Kumpels von mir regelmäßig Spiele zusammen übers Internet. Wir sagen, Samstagabend, da haben wir mal wieder Zeit, wir setzen uns hin in Skype und spielen zusammen 5, 6 Stunden am Stück Borderlands oder so ein Scheiß. Das tue ich nicht unbedingt nur, weil ich Bock auf Borderlands habe. Klar habe ich das auch, aber ich tue es vor allem, weil ich Bock habe, Zeit mit den Jungs zu verbringen und die wohnen so weit auseinander. Eine arbeitet mittlerweile in einer Zeitungsredaktion, der arbeitet samstags auch, der ist samstags auch in der Redaktion. Der andere macht gerade eine Ausbildung, so wahnsinnig viel Zeit haben wir halt einfach schlicht und ergreifend nicht. Das heißt also, ich sehe die selten. Das ist schon irgendwie dann für mich ein ganz normales Treffen mit Kumpels. Auch wenn es natürlich schön ist, die in der echten Welt in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, cool, und mit denen Bier zu trinken, ist es trotzdem einfach ein schöner, guter Ersatz, mit denen über Skype Videospiele zusammenzuspielen, weil das ist etwas, was wir immer gemacht haben. Auch dahingehend wieder, natürlich könnte man auch nur telefonieren, wie das wahrscheinlich viele andere Leute auch machen. Aber ich bin auch zum Beispiel einer, ich kann nicht nur da sitzen und telefonieren. Also, und selbst wenn ich nur kann schon, aber wenn man das noch verbinden kann, ist ja noch viel schöner. Und ich meine, letztendlich muss man nicht mal das gleiche Spiel spielen, wie oft ich mit einem Kumpel von mir einfach über Xbox Live dann einfach im Chat war, also im Voice Chat, und wir haben beide halt andere Spiele gespielt. Aber ja, wenn man das halt noch miteinander verbinden kann und weiß nicht, also es ist schon halt einfach Zeit miteinander verbringen und darum geht's dann ja auch. Das habe ich auch gesagt, bei World of Warcraft war es genau dasselbe. Ich wollte halt Zeit mit meinen Kumpels verbringen irgendwie. Und selbst wenn es dann natürlich Leute ist, die man erst im Internet kennengelernt hat, würde ich auch sagen, natürlich sind das nicht sofort Freunde, also in dem Sinne. Aber ich würde jetzt auch nicht grundlegend sagen, dass sich da nicht keine echten Freundschaften daraus entwickeln können. Also nee, überhaupt nicht. Ich habe aber einige Leute, die ich aus World of Warcraft bis heute kenne. Ich bin mir sicher, wenn ich dich online getroffen hätte, hätten wir uns auch irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, definitiv. Ja, es ist halt ein ewig umfangreiches Thema. Wir sind mal wieder in der 2-Stunden-Grenze und ich würde sagen, wir beenden es hier. Es gibt definitiv noch einige Punkte, die ich gern erwähnt hätte, wo ich jetzt keine Zeit für hatte. Gerade eine besonders interessante Studie. Vielleicht verlinken wir die noch, wobei ich glaube, ich ohne so Kontext ist es auch nicht so ganz interessant für Leute, die zu lesen. Wie immer gilt, hey, meldet euch. Das ist ein super spannendes Thema. Es ist ein sehr persönliches Thema. Und glaube ich, gerade die persönlichen Schicksale sind ja auch relativ interessant, falls ihr euch da irgendwie zu äußern wollt, auch gern anonym, E-Mails und so ein Kram, kennt ihr alles, da müsst ihr jetzt nicht irgendwie auf unserer Facebook-Seite posten oder sowas, eure eigenen Erfahrungen schildern, würden uns super freuen auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Für nächste Woche steht noch nicht fest, was wir machen, wir sind jetzt mit unseren drei Themen. Nächste Folge, ja. Wir sind unseren drei Teams, die wir jetzt geplant hatten, durch. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit auf jeden Fall. Ansonsten finden wir natürlich für uns selber auch was. Wir werden es, glaube ich, aber in Zukunft vielleicht auch, wenn sie es anbieten, öfters machen, dass wir eben tatsächlich auch Themen miteinander verbinden, vielleicht auch historische Themen miteinander verbinden und darauf aufbauend dann eben in Zukunft Themen machen. Zum einen macht das sehr viel Spaß. Zum anderen ist es für uns auch einfach dann angenehmes, cooles Ding, dass wir kontinuierlich über auch ein Thema ein Stück weit immer wieder reden können, dass wir immer wieder mal darauf zurückgreifen können, darauf ansprechen können und sich für uns auch einfach so ein längeres, größeres Narrativ ergibt. Mir hat das auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Vielleicht machen wir das in Zukunft auch öfter und dann bringen wir eben auch öfter mal die historischen Themen rein, die ja eh gut ankommen. Dann machen wir mal einen Rückblick und sprechen entsprechend dann auch über Themen, die dazu passen. Dann kündigen wir das auch mal wieder an, sodass ihr dann einfach auch dann euch entsprechend dazu äußern könnt. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Prinzip. Und dann würde ich sagen, ja, legen wir mit Tasties los. Und da ich letzte Woche angefangen habe, ganz prominent, weil ich weiß dass noch, dass du gesagt hast, ich soll am Anfang, weil ich so lange nicht mehr war, dann fang du doch diesmal wieder an. Ja, ich war mir eigentlich schon gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch rechtzeitig dazu komme, das zu tastien. Und zwar wollte ich das eigentlich schon vor ein paar Wochen tastien, aber damals war das irgendwie noch nicht so ganz passend, denn es geht um Final Symphony 2. Manche Leute werden ja wissen, dass ich ein ganz großer Fan dieser Konzertreihe bin. Ich habe auch schon, glaube ich, Final Symphony 1 zweimal getastet. Einmal für das Konzert selbst, einmal für die CD, die dann rausgekommen ist. Und ja, es wurde vor ein paar Wochen Final Symphony 2 offiziell angekündigt. Und zwar damals aber erst für das Konzert in London. Da habe ich schon überlegt, ob ich das tasten soll, aber weil ich das Gefühl hatte, naja, London weiß noch nicht genau und es kam relativ schnell heraus, dass es auch ein Konzert in Deutschland geben sollte später, was später angekündigt wird, habe ich gedacht, ich warte jetzt lieber mal. Und das war dann auch tatsächlich soweit Ende April, also jetzt letzte Woche, wurde es angekündigt und die Karten konnte man auch sofort kaufen. Da habe ich schon gedacht, so, ach verdammt, hoffentlich sind noch Karten da, damit ich das noch tasten kann, weil wir nehmen erst nächste Woche auf. Und erstmal, worum es genau geht. Es geht diesmal nicht um die Musik von Final 6, 7 und 10, die wurde ja schon in Final Symphony 1 behandelt, sondern diesmal Wochen möchten sie 5, 8, 9 und 13 machen, also 4 Spiele, völlig neu arrangiert wieder, die Arrangeure sind auch wieder die gleichen, also Masashi Hamauzu ist dabei, Yone Walton und Roger Wanamo, das heißt die Leute, die sich schon, oder die Fans, die schon mit diesen Arrangements von Final Symphony 1 was anfangen können, können auch mit Sicherheit mit denen was anfangen. Die Weltpremiere findet dabei in Bonn statt. Und zwar genauer gesagt in der Beethovenhalle in Bonn. Das ist das große, der große Konzertsaal in Bonn, wo auch das Beethoven-Orchester Bonn spielt. Die werden dann auch eben unter der Leitung von Eckhard Stier das Konzert aufführen. Das Konzert findet am 29. August 2015 statt. Und Ticket gibt es noch. Also ich habe vorhin jetzt auch nochmal geguckt. Ich hoffe mal, bis die Folge draußen sind, sind auch noch ein paar da. Also so wie ich das bisher gesehen habe, sind noch auf jeden Fall so, ich würde mal sagen, so um die 100 Tickets auf jeden Fall noch da. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört und daran interessiert seid, auf jeden Fall sofort gucken, dass ihr welche kriegt. Die Preise liegen zwischen 22 und 44 Euro. Wenn ihr Schüler, Student, Auszubildender seid, gibt es 50% Rabatt. Also ich habe für meine Karte in der 7. Reihe nur 25 Euro gezahlt, inklusive Versand. Also auf jeden Fall nicht teuer. Und ich kann es jedem einfach nur empfehlen. Ich habe noch keine Ahnung, welche Tracks drin sein werden, wie die Partituren sein werden, aber ich vertraue dem Team vollkommen. Ich würde sagen, es ist eine wahrscheinlich die aufwendigste Videospielmusikproduktion von allen und diejenige, die auf jeden Fall künstlerisch auch am anspruchsvollsten und am kreativsten ist. Deswegen, selbst wenn ihr da noch nichts damit auskennt, aber vielleicht irgendwie das Interesse verspürt, euch das mal anzuhören, geht dahin, lasst euch verzaubern, es wird mit Sicherheit ziemlich, ziemlich gut. Ich bin auf jeden Fall auch da, das heißt, dann gibt's auch die Gelegenheit, mich da zu treffen. Also, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ist auch 1:1 awesome. Ich habe das ja alles erst mitgekriegt, als dann letztes Jahr das... War es letztes Jahr oder war es vor 2 Jahren? Letztes Jahr war es, oder? Vor 2 Jahren. Stimmt, vor 2 Jahren, 2013, ja. Als du da das erste Mal schon hingefahren bist, du hast ja auch einen sehr ausführlichen Konzertbericht geschrieben, der ja dann auch von Thomas Böcker geteilt wurde und so. War schon alles, ich bin ja nicht mit gewesen, aber es war schon super spannend, interessant auf jeden Fall, das auch irgendwie so ein bisschen aus der Nähe zu erfahren, vor allem auch, wie du damit umgegangen bist eben, ne, wie man dann auch eben als Fan so Neuarrangements eben auch bewertet und so ein Kram. Du warst ja super begeistert von der Konzerthalle dann Wuppertal. Das ist ja diesmal nicht ganz so eine schöne Halle, hast du schon gesagt, aber trotzdem natürlich super cool. Von daher für Fans, die sich dafür interessieren, glaube ich, kann man das 100% nur empfehlen. Beim letzten Mal warst du mehr als begeistert. Ich denke, das Niveau werden sie wohl halten können. Warum muss man dazu auch sagen, die Musik aus Final Fantasy 5 und 9 ist etwas, was super selten gespielt wird. Vor allem 9 ist ja, so immer stimmt. In jederlei Hinsicht so dieses Spiel, was Square irgendwie nicht so ganz anerkennen will, was ich überhaupt nicht verstehe, weil 9 mega erfolgreich war und B mega geliebt wird von den Fans. Und dementsprechend glaube ich, dass man da noch sehr viel Neues hört. Vor allem 13 glaube ich auch. Mein 13 hat einen schlechten Ruf von den Fans, was ich teilweise auch manchmal auf die Musik widerspiegelt, was ich nicht verstehen kann, dass ich das Gefühl habe, keine Ahnung, die geben halt einfach ihren Senf dazu, weil 13 hat einen fantastischen Soundtrack. Bei all den Fehlern, die das Spiel hatte, bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde, das ist eine sehr coole Kombination aus Teilen und ja, wie gesagt, wenn ihr Tickets kriegen könnt und in der Nähe seid, schaut euch das mal an. Richtig, und vor allem beeilt euch, weil lange wird die Tickets ganz nicht geben. Nee, glaube ich auch nicht. Es war beim letzten Mal auch schon so, dass es ziemlich schnell ausverkauft war. Von daher, wenn, sollte man sich drauf stützen, zumal das ja auch erst am Sonntag zu hören kriegt. Also, wenn es euch interessiert, sofort nachschauen auf jeden Fall, ob ihr da noch welche kriegen könnt. Ist ja relativ zentral gelegen eigentlich mit Bonn. Es ist ja nicht so ganz völlig ab vom Schuss. Irgendwie so Pott geht ja mal einigermaßen. Einfach mal anschauen, vielleicht habt ihr Glück und kriegt noch Tickets. Ist auf jeden Fall definitiv die Investition wert, das glaube ich auch. Mein Tasty ist etwas, das so ein bisschen theoretisch all unsere Träume, die wir als Videospieler haben, gegebenenfalls in Zukunft zumindest teilweise erfüllen könnte. Nämlich Shenmue 3 und Half-Life. Genau. Shenmue 3 vor allem für mich. Shenmue. nicht ganz, sondern eigentlich, also ja, es war nicht groß genug für eine News, hatten wir das Gefühl, aber ich wollte es trotzdem nicht unerwähnt lassen und deswegen mache ich es jetzt mal eben an dieser Stelle. Vom Prinzip her ist es, wenn es genauso umgesetzt wird, wie sie es planen, was ja immer ein sehr großes Wenn ist, aber wenn es funktioniert, dann ist es tatsächlich so ein bisschen die erste, tatsächlich auch, glaube ich, ziemlich gut funktionierende Version eines Holodecks, die wir kriegen könnten. Viele werden das vielleicht auch schon gesehen haben. Für all die es noch nicht gesehen haben, lohnt sich definitiv. Das Ganze nennt sich The Void. Ist die Idee einer amerikanischen Firma aus Utah. Da wird auch dann der erste dieser quasi Theme-Parks, also der erste dieser Freizeitparks gebaut werden. Die planen aber jetzt bereits schon weitere Standorte in den USA, auch in Australien, Europa, Asien, wenn das gut läuft. Und davon könnte man jetzt mal ausgehen. Und vom Prinzip her ist es das, was ich gerade gesagt habe. Das ist eigentlich eine Art virtueller Freizeitpark. Konkret kriegt man eine Virtual-Reality-Brille auf den Kopf. Über die haben wir uns jetzt ja in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, schon sehr viel unterhalten. Auch wenn man da Ewigkeiten nicht groß drüber nachgedacht hat, seitdem es Oculus VR gibt, ist das ganze Thema ja explodiert. Das VR-Headset, was sie da benutzen werden, nennt sich Rapture HMD. Hat jetzt schon zwei 1080p-Displays eingebaut. An sich hat, glaube ich, das Virtual-Reality-Headset an sich kann man da noch nicht wahnsinnig viel zu sagen, aber so wie es aussieht, entspricht es einfach den Spezifikationen, die zum Beispiel auch ein Oculus später haben wird. Zwei THX-Lautsprecher, das kriegt man eben aufgesetzt und dazu kriegt man eine Rapture-Weste. Die hat zum einen eingebautes haptisches Feedback, das heißt, wenn man zum Beispiel von Kugeln oder dergleichen getroffen wird, hat man ein leichtes haptisches Feedback, aber vor allem hat sie eben auch detailliertes Body-Tracking, sodass sie genau sieht, wo dein Körper im Raum ist und vor allem auch Armbewegungen und dergleichen mitkriegt, so wie Virtual Reality Handschuhe quasi, also Handschuhe, die man überzieht, die ebenfalls Motion-Tracking haben, sodass zum einen klar ist, wo innerhalb des Raumes deine Hände sind und vor allem auch, was deine einzelnen Finger tun, sodass du eben deine eigenen Fingerbewegungen und dergleichen sehen kannst. Da gibt es noch zusätzlichen Haufen Peripherie, wie zum Beispiel Gewehre, Schwerter, Schilde, Fackeln und dergleichen. Und das Ganze wird gespielt in einer großen Halle. Es sind verschiedene Räume, die da eingerichtet werden. Die werden komplett aufgebaut. Das sieht aus einfach wie eine schwarze Kulisse für einen Film zum Beispiel. Das heißt also, da sind eben Wände hochgezogen. Da sind leichte Reliefs an der Wand, wenn da zum Beispiel Konsolen und dergleichen sind. Alles aber komplett in schwarz. Es gibt auch einiges eben so an Environmental Feedback quasi. Es gibt so kleine Regensprinkler, die eben Regen simulieren sollen, wenn man eine regnerische Szene hat. Es gibt zum Beispiel kleine Druckdüsen, die einem ein bisschen Druck, ein bisschen Dampf quasi ins Gesicht pusten, wenn das eben im Spiel passiert. Es gibt verschiedene hängende Sachen. Wenn es durch Spinnenweben durchschlängelt, dann hängt halt eben an der... Spinnen gab es im Trailer noch nicht zu sehen, aber... Da hoffen wir mal, dass das auch nicht passiert. Wenn man eben, wie gesagt, Spinnenweben, dann ist eben auch entsprechend haptisches Feedback in der echten Welt. Und ja, wie sich's anhört, so ist es letztendlich auch. Man hat eben die Virtual Reality Brille auf, man wird komplett im Raum getrackt. Alle Wände, die in der Spielwelt vorhanden sind, sind auch im echten Raum vorhanden, genau wie die Konsolen, die man eben benutzen kann. Die haben schon im Trailer gezeigt, dass man zum Beispiel eben eine Konsole hat. Die Konsole hat verschiedene Knöpfe. Diese Knöpfe gibt's auch in der echten Welt. Das heißt, wenn man auf der Konsole im Spiel drückt, drückt man auch in der echten Welt auf einen Knopf und hat dann eben entsprechend das Feedback dazu. Und ja, vom Prinzip her ist es einfach, ja, ein ausgebautes Holodeck. Es gibt verschiedene Level, die man spielen kann, maximal 10 Teilnehmer, wie sie es bislang gesagt haben. Sie haben jetzt schon angekündigt, dass es bis zu 9 Welten geben wird, das heißt also 9, die auch an allen Standorten gleich sind, 9 verschiedene Szenarien, die man eben mit unterschiedlich vielen Leuten spielen kann. Es gibt definitiv ein Fantasy-Szenario, das man schon gesehen hat, es gibt eben ein klassisches Shooter-Szenario, es gibt ein Szenario, in dem man zum Beispiel einen Weltraum, also ein Raumschiff fliegt, im Weltall, wo man in eins dieser klassischen Simulationsdinge, die wir, glaube ich, noch alle kennen, die auf eben so 2-3 Achsen sind, die halt so hydraulisch hin und her bewegt werden und hin und her wackeln. Sowas wird es wohl auch geben, allerdings dann eben frei steuerbar. Und ja, es ist einfach ein Freizeitpark, in den man reingeht und dann den Tag über mit Freunden zusammen durch eine virtuelle Welt brettert, mit einem Virtual Reality Headset auf und eben einer Weste und Handschuhen an. Das Coole ist halt wirklich, dass du tatsächlich einfach, und das war ja das, was wir das letzte Mal so ein bisschen schon gesagt haben, als wir über die HTC-Brille, die sie gerade vorgestellt haben, geredet haben. Das große Problem bei der HTC-Brille ist ja, natürlich ist es cool, dass man sich im Raum bewegen kann. Eins der Probleme ist eben, dass es zum einen derzeit noch kabelgebunden ist. Das Rapture wird es wohl nicht sein, so wie es jetzt aussieht, weil eben auch das Motion-Tracking hauptsächlich von der Weste ausgeht. Und zum anderen ist natürlich das Problem, du brauchst einen großen Raum und wer hat schon zu Hause einen großen Raum, in dem man sich einfach frei bewegen kann, wo keine Möbel drin stehen und dergleichen. Das ist natürlich deswegen nicht so wirklich gut anwendbar zu Hause, aber eben gerade funktioniert das Ganze dann natürlich gut in einem Freizeitpark, wo man einfach nur hingeht, wo die ganzen Kulissen aufgebaut sind und man sich dann eben entsprechend frei bewegen kann, wo dann eben im Spiel eine Wand ist und dann ist sie auch im echten Leben eben. Klingt extrem awesome. Guckt euch den Trailer an. Das sieht jetzt schon sehr, sehr, sehr cool aus. Sie sind schon sehr, sehr weit, was die Planung angeht, hat man das Gefühl. 2016 soll das Ganze dann eröffnet werden. Sie haben auch jetzt schon gesagt, eine halbe Stunde spielen wird $29 kosten, so wie es ist. Also wird ziemlich teuer werden auf jeden Fall. Aber für so einen Nachmittag quasi, wenn man sich anguckt, was unsere Freizeitparks so ungefähr kosten, dann so krass wie teuer das dann auch nicht. Und man muss natürlich noch sehen, was dann in Europa kostet. Der Trailer sieht auf jeden Fall super awesome aus. Sie haben auch schon so ein Matrix-mäßiges Szenario gezeigt, wo man anscheinend dann eben ja durch Gedankenkraft, so in Anführungsstrichen, im Spiel dann eben Dinge beeinflussen kann. Aber kann ich dann, da gibt's aber kann ja, ich dann auch der Wand laufen? Wahrscheinlich nicht. Immersion broken. Ja. Aber so grundlegend die Idee, wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, du, ich, Becker und Hendrik oder so ein Kram, zu viert in so einem Fantasy-Szenario mit Schwert und Schild und Bogen durch so eine Fantasy-Welt brettern, ich stelle mir das endlos gut vor. Ich sehe das schon kommen. Jemand lugt aus dem lugt aus der Ecke und wird erschossen. Willst du das wirklich tun? Ja, passiert schon nichts. Ja, richtig, genau. Aber das ist halt so das Coole daran. Das ist tatsächlich einfach die Umsetzung. So habe ich mir das ehrlich gesagt gewünscht. Ich habe da schon darauf gewartet, dass irgendwie sowas angekündigt wird, weil es eigentlich ein super logischer Schritt ist. Wenn du eben das Motion Tracking im Raum hast und schon klar ist, dass die Leute das zu Hause als Konsumenten wahrscheinlich nicht groß nutzen können, weil sie keinen großen leeren Raum haben, dann macht es total Sinn, das nach außen zu verlagern. Vielleicht wird das ja das Revival der Arcades. Irgendwann. So ein bisschen, also viele Leute vergleichen es jetzt halt klassisch mit zum Beispiel sowas wie Paintball, mit Lasertag oder so ein Kram. Lasertag, das in den USA ja auch super erfolgreich ist, diese ganzen Lasertag-Hallen, die es da mittlerweile gibt. Vom Prinzip her ist es ja nichts anderes, nur dass du halt eben eine Brille aufsetzt und deswegen wirklich in der Welt bist und das Ganze wesentlich immersiver ist, aber das Prinzip ist ja dasselbe. Gerade für Shooter kann ich mir das auch super gut vorstellen. Ich meine, da brauchst du nicht viel, du brauchst eine Attrappe in der Hand, die einen Trigger hat, der eben gebunden ist an einen echten Trigger und die natürlich auch getrackt wird mit den Bewegungen deiner Hände zum Beispiel. Und dann ist es total easy, rumrennen und ein bisschen Shooter spielen. Extrem cool auf jeden Fall. Guckt euch den Trailer an, wir verlinken den. Der Trailer ist jetzt schon sehr beeindruckend. Wie gesagt, es ist auch nicht irgendwie so, man muss ja immer sehr vorsichtig sein bei solchen Dingen, aber es sieht jetzt schon so konkret aus und macht auch allein auf dem Papier schon so sehr Sinn, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Ganze noch irgendwie groß scheitert. Und dann sind wir mal gespannt, was daraus wird. Wenn sie da, ob und wann sie nach Europa kommen und dergleichen, wie gut es in den USA ankommt. Aber in der Theorie sieht es endlos awesome aus. Also kann ich nicht anders sagen. Ja. Macht mir jetzt schon Spaß beim Zugucken. Echt gespannt, wie das jetzt wird, ob wir da irgendwann mal die Gelegenheit dazu haben werden. Das irgendwie dann auch hier auszuprobieren, ja, definitiv. Ich meine, an sich ist es eine, es ist ein so logischer Schritt. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem gut ankommt, warum auch nicht. Du musst ja auch nicht nur rein kompetitive oder actionmäßige Sachen haben, selbst wenn es irgendwas eher ruhiges ist, was du da machst. Du musst ja nicht unbedingt mit dem Raumschiff in der Gegend rumfliegen. Es kann ja auch eher was ruhiges sein, weißt du? Also ich meine, selbst wenn es einfach nur rumexperimentieren in der virtuellen Welt ist an sich schon cool. Und dann in einem so großen Bereich, wo du so viele verschiedene Dinge machen kannst, einfach insgesamt, glaube ich, ziemlich awesome. Kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich schief geht. Wie gesagt, gucke ich den Trailer an, das sieht jetzt schon mega beeindruckend aus. Einfach cool. Ich bin sehr gespannt darauf, definitiv. Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir mal wieder am Ende angekommen, nach etwas über zwei Stunden. Richtig, nach soliden zwei Stunden. Ja, aber ich meine, ich hatte das Gefühl, das Thema hat auch die Zeit gebraucht, also ich auf jeden Fall nicht, dass wir dazu... Ja, wir sind auch mal ein bisschen abgedriftet, aber... Ja, aber trotzdem, richtig. Außerdem hatte ich auch das Gefühl im Nachhinein noch, dass da doch auch trotzdem einiges ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, was ich ganz gerne noch erwähnt hätte. Ich glaube, das war jetzt schon okay so. So viel Zeit brauchen wir definitiv für das Thema. Und ich finde es auch immer noch mega spannend. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Definitiv. Ich hoffe, das geht euch ebenso, wenn ihr das Ganze hört. Ja, und dann mal schauen, was wir in zwei Wochen machen. Wir wissen noch nicht genau. Ich meine, demnächst fangen ja auch wieder die Konferenzwochen an. Das heißt, richtig, da erledigt sich das Hauptthema dann wieder von selbst. Ja, so zwei, drei Folgen sind wir auf jeden Fall wieder bei der E3, ja. Ja. Es geht ja nicht immer schnell. Gut, dann, ja. Dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns natürlich dann wieder, wenn ihr nächste Folge auch wieder einschaltet. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merli. Und ihr habt gerade Uncommon Tales Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontales.de. Macht's gut. Auf Wiederhören.